Wir haben den 28.08.2013, 18 Uhr, Pocho, Zeit für eine neue Ausgabe Vierken 2.11er. Ja, hallo, schönen guten Tag. So, heute vor 50 Jahren hatte Martin Luther King eine der größten Reden der Menschheit, möchte ich meinen, oder? Mhm, ja, man kann es ja so sagen, eine wegweisende Rede für die Absolut, Menschen. Die auch definitiv überfällig war. Sicher zu diesem Zeitpunkt und vielleicht auch heute noch. Vielleicht, ja, er hat vor 250.000 Leuten diese Rede gehalten. Mhm. Unter denen nicht nur Schwarze waren. Nee. Nein. Großartig, ich habe sie mir heute nochmal angehört. Zwar nicht die ganzen 27 Minuten, sondern nur so eine 6-Minuten-Version. Mhm. Aber sie zündet immer noch. Ja, und auch das Jubeln im Hintergrund ist immer noch so ein Goosebumps-Moment. Ne? Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Wurde ja dann auch kurz danach ermordet, nicht wahr? Ja, ja. Martin Luther King, vor 50 Jahren. Ne? Ich kann mich noch erinnern, als wäre es... Ja, als wäre es vor 50 Jahren gewesen. 40 Jahren gewesen. Nein, wirklich großartig und ich glaube, so viel Freundschaft gegenüber dem US-amerikanischen Konsulat, welches uns erhört. Ja, natürlich. Sollten wir wirklich zollen und Pocho, wir sollten jetzt aber dann doch ans Eingemachte gehen über die Bundesliga, über die Champions League Qualifikation, über entlassene Trainer, über Guardiola, der noch in der Findungsphase ist, über Samuel Eto'o, der bald auf Schalke seine Tore schießt und Supercup steht noch vor der Tür, der vierte Spieltag, Tops und Flops vergessen wir heute definitiv nicht, FIFA Pro Evolution Soccer steht auf dem Programm, wir haben das wunderschönste Fußballtrikot in unserem Shop, was jemals designt wurde und der HSV liegt in Schutt und Asche, also so viele Themen gab es glaube ich in noch gar keinem Podcast zuvor. Picke, packe nicht voll, mal, das Ding. Ne? Die Jungs von Not Safe for Work können uns da jetzt schlagen. Also ich denke mal, unter 6 Stunden kommen wir jetzt hier nicht raus. Nee, also die sind es mindestens, ja. Pocho, ich hoffe, du hattest eine schöne Woche bis jetzt. Wunderbar, voll gekleistert mit Arbeit und ich freue mich riesig. Hm? Das ist schön. Das ist wirklich schön. Ich hatte auch eine stressige Woche bis jetzt. Ja. Was denn? Nix. Aber das sind halt die Leute, weißt du, die sagen immer, dass sie Stress haben, wenn sie Urlaub haben. Es haben ja auch alle Urlaub im Moment. Ich habe das Gefühl, jeder in meinem Bekanntenkreis hat Urlaub außer mir. Ja. Aber das ist wahrscheinlich, weil ihr bessere Menschen seid als ich. Das ist eine Art subversives Mobbing, was wir betreiben. Ja. Ihr habt euch untereinander vorher abgesprochen, obwohl ihr vorher noch nie miteinander gesprochen habt. Und dann habt ihr angerufen und habt gesagt, so, ich habe noch 7 Tage Urlaub übrig. Nehmen wir das doch mal jetzt, wenn der Pocho arbeiten muss, um dem richtig einen reinzuwirken. Und das ist soweit erstmal richtig und wir haben ja gerade die Pressekonferenz vor dem Empire State Building gesehen von Nintendo, die ihren neuen Nintendo 2DS vorgestellt haben, der so groß ist wie ein Röhrenrad. Ich glaube, es ist eine Art Röhrenrad zum Videospielen auch. Ja, ich meine, es wird ja immer wichtiger seit den Smartphones, dass man mit einem Gerät alles machen kann. Und mit dem 2DS kann man dann nicht nur Röhrenrad fahren. Nein, man kann ihn auch mit ins Stadion nehmen und damit eventuell Sicherheitskräfte verkloppen, die einem zu nahe kommen. Also ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das nicht irgendwie ein Fake-Video gewesen ist. Aber es war auf dem Official YouTube-Channel von Nintendo. Und dann sollte man davon ausgehen, dass es kein Fake war, oder? Aber den Brüdern da, den Bambus-Biegern, kann man eigentlich gar nicht mehr glauben. Der. Die gelben Säcke da. Also seit dem Nintendo Wii ist da wirklich, ist wie im Prinzip ist das der HSV der Videospielindustrie. Ja, ganz genau. Große Klappe, aber nichts dahinter anscheinend. Ne? Ja, und wenn sie was machen, dann kommt eine Scheiße bei rum. Richtig. Pocho, also das müssen wir jetzt mal in aller Deutlichkeit so sagen. Ja. Habe ich ja schon erzählt, dass ich jetzt wieder zurückgerudert bin? Von der PS4 zur Xbox One, jetzt wieder zur PS4? Ja, du hattest es erwähnt, aber das ist jetzt auf jeden Fall definitiv die Aussage erstmal, ja? Ja, es ist erstmal für den Moment definitiv hundertprozentig die Aussage, dass ich voraussichtlicherweise eventuell die PS4 mehr hole. Mhm. Weil das FIFA-Package ist ausverkauft. Das ist ja ekelhaft. Ist wirklich ekelhaft und das kann ich nicht gutheißen. Pfui, GameStop. In diesem Sinne, fickt euch in Arsch. Mhm. Nee, jetzt bin ich wieder bei der PS4 und tja, oh mein Gott, zocke ich halt da FIFA, nicht wahr? Ja, eben. FIFA ist doch völlig egal. Oder? Wo wir gerade über FIFA sprechen, ich komme, oder machen wir erstmal die ganze Bundesliga-Champions-League-Geschichte. Danach kommen wir zu der kleinen Gaming-Ecke. Und dann machen wir noch ein paar Predictions, Tops und Flops und grundsätzlich alles, was dieses 4-12er-Projekt alles so umtreibt. Pocho, hast du gestern auch das Champions-League-Qualifikationsspiel dir zu Gemüte geführt? Zwischen Saloniki und dem FC Schalke, das meinst du, vor dieser Riesenkulisse. Aber das habe ich nicht ganz verstanden. Warum durften denn da 200 Fans jeweils mit rein? Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe aber auch keine Antwort während der Dokumentation, beziehungsweise nicht der Dokumentation, während der vom Kommentator dazu gehört. Also entweder habe ich es überhört, aber vielleicht können die Leute das ja in die Kommentare schreiben, wenn sie es wissen, warum da überhaupt die 200 Leute rein durften. Das wäre wirklich schön. Fritz von Tone Taxis hat uns wieder beehrt. Ich habe ja schon gedacht, er wäre einen Ton ausgemacht. Auf dem Weg zur Saison 2013-14 wäre er irgendwie verunglückt, aber ist nicht so. Nee, er hat seinen Stiefel abmoderiert, ne? Also. Ja, aber es geht heutzutage eigentlich nicht mehr. Wenn du halt solche Moderatoren damit vergleichst, was wir haben so viele gute deutschen Moderatoren, auch im Fußball und im Sportbereich. Ja. Ich nenne da jetzt nur mal Buschmann oder natürlich noch viele andere. Und die Wolfgang stehen. Wolfgang. Ja, natürlich, als besten Kommentator dazu nennen. Kai Dittmann, sehr gut. Ja. Und die stehen dann hinter so jemandem an und dürfen oder wollen oder dürfen bei Sky nicht moderieren, was meiner Meinung nach ein absoluter Fehlprozess ist, weil genau diese Leute bräuchte man halt auch, um wirklich ein bisschen Entertainment-Faktor in die Fußballreportage zu kriegen. Wenn ich Ton und Taxis höre, habe ich immer ein bisschen das Gefühl, dass der entweder einen Schlaganfall hatte zwischendurch, ja, und dass vielleicht die rechte Gesichts- und Gehirnhälfte abgeschaltet hat. Aber der Mann ist ja auch gefühlt eigentlich immer schon beim Bezahlfernsehen und hat da kommentiert. Es kann ja sein, dass ihn manche gut finden, aber ich kann es mir kaum vorstellen. Ich glaube, ältere Leute finden den ganz gut, weil der das ist halt so ein Phrasendrescher und der tut auch im Grunde nicht weh, also. Nein, aber ich meine, gegen einen Phrasendrescher ist ja auch gar nichts auszusetzen. Aber ich finde den halt so langweilig und der hat so viel leise Phasen in seiner, wenn er kommentiert. Und das geht heutzutage meiner Meinung nach nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr. Das hat vielleicht vor 30 Jahren noch funktioniert bei der ARD und so. Aber heutzutage in einem Sky-Bezahlfernsehen ist das meiner Meinung nach nicht mehr up to date. Und wer da nicht mit der Zeit geht, muss halt mit der Zeit gehen. Das ist wahr. Das ist wahr, Pocho. Das ist wohl war. Es war in der ersten Halbzeit irgendwie schon so ein Grottenkick, ne? Also Thessaloniki hat eigentlich schon das Heft in der Hand gehabt. Sie waren an vielen Stellen wirklich mindestens ebenbürtig, was ein bisschen überraschend war, weil es war ja halt. Der Stoch war gut, ne? Ja, der war aber auch im Hinspiel schon gut. Ist doch gut. Man darf aber immer noch nicht vergessen, dass das auf der einen Seite der FC Schalke 04 war, der vierten der letzten Saison in der Bundesliga, und auf der anderen Seite Thessaloniki, ein Verein, der, glaube ich, Vizemeister wurde, wenn ich richtig informiert bin. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich auch nicht. Aber natürlich in Griechenland. Und dass die Schalker sich so schwer tun, damit hätte ich nicht gerechnet. Nee, ich auch nicht. Natürlich, der Hunter verletzt, ne? Und darf keine Ausrede sein. Also bei einem Team, was Champions League spielen will, darf die Verletzung eines oder zwei Spieler keine Ausrede für schlechte Leistung sein, meiner Meinung nach. Das ist völlig richtig, ja. Vor allem gegen so einen Gegner, ne? Ganz genau. Aber ich finde, die haben wirklich, der Hüb Stevens hat die Jungs da gut eingestimmt und die haben echt gut dagegen gehalten. Und es war wirklich dieser Stoch, der den Unterschied gemacht hat. Auch schon im Hinspiel hat er, glaube ich, das Tor gemacht, ne? Mhm, ganz genau. Mhm. Und die zweite Halbzeit, die habe ich wirklich süffig weggeguckt, ne? Die ganzen 45 Minuten haben mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und sind ja auch einige Tore gefallen. Und der Draxler, der macht einfach den Unterschied. Auch in so einer Situation, wo die Mannschaft, das Kollektiv als solches, vielleicht den Tiefpunkt im Moment seines Schaffens hat, da sticht dann so ein Draxler schon ein bisschen hervor. Ich kann verstehen, dass der da jetzt nicht hier groß die Weltklasse-Leistung abfällt, weil wenn wirklich die Mannschaft scheiße ist, dann kannst du jetzt auch nicht unbedingt glänzen. Ja, ganz genau. Das hat er wirklich gut gemacht, das Tor. Was er gemacht hat, das musst du erstmal so machen, ne? In der Situation, Druck und etc. hat er wirklich klasse gemacht und die Vorbereitung dann zum auf Schalai dann, ne? Das war auch wirklich smart gemacht. Du meinst zum 3-2 diese Vorlage, ne? Ja, die war 95% der Spieler wären zur Eckfahne gelaufen, aber er lässt halt den einen Verteidiger aussteigen und gibt dann noch schön Pass auf Schalai. Das war wirklich super. Also, hat mir gefallen. Ein absoluter No-Look-Pass, wenn man sich das in der Zeitlupe anguckt. Ne? Also richtig schön gemacht, das Ding. Ja. Jetzt meine Frage. Das ist so irgendwie bei mir immer das leidige Thema bei mir ins Keller. Natürlich, der steht jetzt erstmal nicht mehr zur Disposition. Sie haben zwar wieder nicht überragend gespielt, aber Pocho, hat er dadurch jetzt seinen Job gerettet oder einfach nur den Rausschmiss aufgeschoben? Ich glaube Letzteres. Also meiner Meinung nach ist es so, dass Jens Keller, wie man ja gestern auch bei den Reaktionen seinerseits gesehen hat, da ist ihm schon eine ganze Menge Last von den Schultern gefallen. Und nicht nur ihm, sondern wahrscheinlich den ganzen Verantwortlichen von Schalke. Ich gehe davon aus, dass wenn er gestern nicht in die Gruppenphase der Champions League eingezogen wäre, dass er direkt hätte in Griechenland bleiben können, da noch 2 Wochen mit Hüb ein bisschen Urlaub machen können und dann zu Fuß hätte nach Hause gehen können. Und dann nicht mehr Trainer auf Schalke gewesen wäre. Aber ich glaube halt im Nachhinein, so wie du es sagst, dass es eher eine Aufschiebung als ein sicherer Job ist. Denn wenn er jetzt, sagen wir mal, am Wochenende dann gewinnen sollte, dann heißt es wieder, ja, jetzt geht's wieder aufwärts. Dann gewinnt er vielleicht noch ein Spiel danach. Dann heißt es, ja, alles super, alles gut. Dann verliert er aber ein anderes Spiel. Steht er absolut sofort wieder in der Kritik. Genau, wenn er eine kleine Serie macht, dann ist da mit Sicherheit wieder alles in Ordnung. Aber wenn selbst diese Siege nicht spielerisch überzeugend sind und danach eine Niederlage, ein Unentschieden und vielleicht noch ein Unentschieden kommt, dann ist da wieder so eine Unruhe. Und das ist immer am Wabern bei mir ins Keller. Da, das ist mit Sicherheit unfair ihm gegenüber. Zum Ersten, aber zum Zweiten wirkt er auch von der Körpersprache auch her gar nicht so, als wenn er jetzt unbedingt will. So. Natürlich will er Trainer bleiben, natürlich will er jedes Spiel gewinnen, ist ja völlig klar. Aber da könnte von mir aus auch so eine konstruierte Stimmung von ihm aufgebaut werden, weißt du? So einfach mal zeigen, bam, hier, das, es geht kein, gibt keinen Weg an mir vorbei und so, ihr müsst mich als Trainer behalten, etc. Aber das spüre ich bei dem nicht. Das, ich glaube, dazu fehlt ihm auch einfach die Erfahrung im Profifußballbereich, die er ja als Trainer in der Form noch nicht so hatte. Er hat natürlich in Stuttgart schon seinen Teil getan und so weiter und auch in den Jugendabteilungen der verschiedenen Vereine natürlich auch schon Erfolg gehabt. Aber es ist immer was anderes, dann ins Haifischbecken der Öffentlichkeitsarbeit geworfen zu werden. Und auf Schalke wird man ja auch genau wie bei den anderen Top-Clubs Bayern und Dortmund auf Schritt und Tritt verfolgt. Und dass dann ein Mensch, der gegebenenfalls halt nicht so extrovertiert ist wie manch anderer Trainer, wie jetzt zum Beispiel ein Klopp oder sowas, der mit den Medien halt spielt und dieser Jens Keller das nicht kann, da ist doch klar, dass er dann Fußabtreter für die Medien wird. Und besonders dann, wenn auch noch der Misserfolg dazukommt. Ich denke auch, eine ziemlich unglückliche Position, der sich Jens Keller da befindet. Tut mir auch ein bisschen leid. Ich meine, der ist so, wie er ist und macht ja eigentlich auch jetzt, ja, am Ende der letzten Saison hat er auch keinen schlechten Job gemacht dann mit diesem Big Point-Spiel dann gegen Freiburg am letzten Spieltag. Weiß ich nicht, ob es hätte dazu kommen müssen, aber ich finde, da kommt nie so richtig Ruhe bei dem rein. Da muss der schon irgendwie Dritter werden und ordentlich Spiele gewinnen, aber ich weiß nicht, das auf lange Sicht geht das nicht gut. Ist natürlich die Frage, ob das Schicksal von Jens Keller auch irgendwie an das Schicksal von Horst Held geknüpft ist. Glaube ich schon, ja. Und da fragt man sich natürlich, ob man so eine Entscheidung, wenn er jetzt, wie gesagt, nach 3 Spieltagen, nach 3 Wochen oder nach 4 Wochen in der laufenden Saison jetzt schon in der Kritik steht, ob man das nicht hätte sich auch vorher schon überlegen können, ob man da ein anderes Team aufzieht. Aber im Nachhinein und als Außenstehender ist man da immer schlauer, als wenn man in die Sache involviert ist. Aber ich glaube, und da bleibe ich auch bei, dass Jens Keller sicher nicht bis zur Winterpause Trainer beim FC Schalke 04 bleibt. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Ja, jetzt können wir ja vielleicht mal gleich mit reinfließen lassen. Gegen wen müssen denn die Schalker? Ach, ich weiß es, gegen Leverkusen. Mhm. Ich glaube, inner Felddienstarena, ne? Mhm. Oh, hart. Hart, das hart, wird hart, nicht hart. Besser, ne? Es wird nicht leichter für Jens Keller. Und es zeigt natürlich auch, dass sein Job nicht nur an seinen Faden hängt, sondern eigentlich dieser Faden schon gerissen ist und er sich noch oben ein bisschen festhält. Aber ob das ein bisschen, ob das hält und ob das so bleibt, wage ich, wie gesagt, zu bezweifeln. Bin wirklich gespannt. Aber da ist ja wirklich einiges gerade zu hören bei den Schalkern. Nach dem Spiel gestern in Thessaloniki hat man direkt Horst Held gesehen, wie er da rumtelefoniert hat. Und da soll es wohl wirklich schon darum gegangen sein, dass Dennis Aogo, der ja in Ungnade gefallen ist beim HSV und bei Thomas Fink etc., weil er ja da irgendwie in Mallorca nicht Urlaub gemacht hat, Pocho, sondern bei der Hochzeit seines Beraters war. Ja, nichtsdestotrotz, also ich sag mal so, dieses Thema ist ja eigentlich ein, man kann ja das Thema HSV mit dem Thema FC Schalke schon miteinander verknüpfen. Ja. Nicht nur, weil jetzt dieser Aogo-Deal da gemacht wurde, sondern auch natürlich von der Position in der Liga und von den Ansprüchen, die die Vereine selber an sich stellen. Ein Spieler, einen erwachsenen, mündigen Spieler, der 2 Tage frei hat, ist dazu verbieten, irgendwo hinzufahren, halte ich genau so für falsch. Es sieht natürlich in der Außendarstellung ein bisschen scheiße aus, wenn ein Spieler, der gerade eine 1-5-Klatsche hatte, dann mal kurz nach Mallorca jettet. Aber wenn er da zu irgendeiner Hochzeit geht oder was er auch immer da macht oder wenn er da hingeht, um sich nur ein Papier reinzuziehen, das sind erwachsene Menschen. Und wenn mir mein Arbeitgeber sagen würde, nee, du hast scheiße gearbeitet, wenn du jetzt 2 Tage frei hast, machst du das, was ich dir sage, dann würde ich dem Arbeitgeber ja auch meinen blanken Hintern zeigen. Ja. Also von daher, diese ganze Diskussion darum sieht natürlich, wie ich schon sagte, in der Außendarstellung ein bisschen blöd aus, hat aber meiner Meinung nach keine Stoßrichtung, diese Diskussion, und ist deswegen ein bisschen, naja, Mittel zum Zweck wahrscheinlich gewesen. Glaube ich auch was, dass er da irgendwie so ein Bauernopfer geworden ist, ne? Genau. Ey, Alter, wenn er 2 Tage frei hat, Das ist mir scheißegal. Also wenn ich Trainer wäre und er fliegt nach Mallorca, dann würde ich sagen, aha, okay. Der Club, die Mannschaft befindet sich gerade in keiner optimalen Situation. Wenn du meinst, hier jetzt dich sonnen zu müssen, was er ja nicht hat, also mit Sicherheit auch, aber der war halt eingeladen zum Geburtstag von zur Hochzeit von seinem Berater. Ist ja völlig legitim. Ich meine, keiner verbietet jemanden, zu einer Hochzeit zu fliegen. Absolut. Aber dann hätte ich, wenn ich Fink gewesen wäre, hätte ich gemacht, ja, hier, Dennis, was ist denn los? Hätte es ja wenigstens erzählen können. Anscheinend hat er das dann nicht gemacht, dass er da zu einer Hochzeit geflogen ist. Ja gut, er wird auch wissen, warum er es nicht erzählt hat, weil da sieht man ja, was das für Wellen geschlagen hat. Ich hätte dann halt zu Dennis gesagt, hier, Kollege, ne? Wenn du hier Urlaub machst, wie auch immer und wo auch immer, dann zeig das mal jetzt schön am Samstag. Ganz genau. Arsch auf. Wenn du da ablieferst, sage ich, okay, scheint dir ja gut zu tun, etc. Sage ich nie wieder was. Aber wenn nicht, dann bist du hier, dann ist vorbei. Schicht. Dann ist Herr Dennis Aogo, da sage ich ganz ehrlich zu Ihnen, dann treten Sie hier nicht mehr auf den Rasen in der Imtech Arena, heißt der, glaube ich. Also ich hätte es so gemacht. Da vielleicht nochmal was Positives rausgezogen. Ihm nochmal richtig schön Druck unterm Kessel gemacht. Aber ja, so einen Motivationskick daraus zu machen und so weiter. Aber das zeigt natürlich auch wieder, dass Thorsten Fink sich ja nicht, wie ich schon öfters gesagt habe, und vielleicht stehe ich auch allein mit meiner Meinung da, halt nicht der Trainer ist, den der HSV braucht. Ich befürchte es auch. Der wirkt ja auch immer relativ smart und leger, ne? Und jetzt auch letztes Wochenende, am Freitag, letzten Freitag hatte ich da so ein Interview gesehen, wo Dennis Hellmann, nee, Thomas Hellmann, der von Sky halt, dieser Dürre, Schlagsige, macht ja immer am Freitag so eine Taxitour mit einem Spieler oder mit einem Trainer. Ist immer ganz cool eigentlich. Und da wirkt der Herr Fink auch immer relativ aufgeräumt und smart und auch immer Herr der Lage. Aber ich glaube, wenn es dann in Medias Race geht, wenn er dann auf den Trainingsplatz muss und seine Mannschaft dann zum Samstag aufstellen muss und keine Ahnung, dann versagt er. Ich glaube, Thorsten Fink ist ein schlechter Trainer. Gefühlt, würde ich sagen, der hat es nicht drauf. Ich glaube eher, dass er sehr viel mehr Anspruch an seine eigene Selbstdarstellung nach außen setzt, als an sein Trainertum. Das ist sicherlich die richtige Einstellung und vielleicht auch vertue ich mich da auch total, aber man sieht ja auch in der ganzen Entwicklung der Mannschaft keinen Fortschritt. Man sieht ja bei den Spielen des HSVs nicht irgendwie, dass da irgendwo die Handschrift eines Thorsten Fink zu erkennen ist, was aber irgendwo auch eine Arbeitsablieferung des Trainers sein sollte. Es ist natürlich schwierig, wenn man nicht Fan einer Mannschaft ist, da viel zu sehen. Aber man hat ja die Möglichkeit, alle Spiele sich nochmal anzugucken. Und wir tun das ja auch in vielen Stellen auch. Und wenn ich mir dann ein Spiel vom HSV angucke, sehe ich eine ängstliche Mannschaft, die Angst vor der nächsten Niederlage hat, die taktisch gesehen rumläuft wie ein Häufchen voller Schlümpfe. Ein Häufchen voller Schlümpfe. Ja, ein Häufchen auch, voller Schlümpfe. Ne? Muss man auch so stehen lassen. Ja, wenn ihr euch das beim nächsten Mal anguckt, denkt euch einfach Schlümpfe dazu. Ja. Und das Schlimme ist, es sind nicht verschiedene Schlümpfe, alle sind clumsy. Alle sind clumsy? Aber wo du gerade Schlümpfe angesprochen hast, wir waren ja gerade noch beim FC Schalke 04. Ah, ja. Da gibt es ja jetzt die Geschichte halt, Dennis Aogo wird für ein Jahr ausgeliehen, okay, ne, Aogo beim HSV in Ungnade gefallen und völlig okay. Jetzt, ich glaube schon, dass der kann ja auch links im Mittelfeld spielen, was ja eigentlich so die Achillesferse aktuell bei Schalke ist. Und finde ich eigentlich einen guten Transfer. Ich mag Dennis Aogo eigentlich, aber er hat lange auch nicht mehr abgeliefert. Ganz genau. Und jetzt gibt es halt die Gerüchte, dass Valentin Stocker vom FC Basel zu den Schalkern soll für 4 Millionen, glaube ich. Und da kann ich auch wirklich zu wenig sagen. Ich habe Valentin Stocker, glaube ich, das letzte Mal, letzte Saison in der Champions League gesehen, als Bayern gegen Basel gespielt hat. Der war auch beim Vierecken 2-11er Grillabend dabei. Da war er auch dabei? War schon wieder betrunken? Ja. Das weiß ich gar nicht mehr. Solange er nicht bei Summer Reds war, ist ja alles okay. Ja, eben. Hat das eigentlich stattgefunden? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Hat der SummerSlam eigentlich stattgefunden? Der hat stattgefunden. Ja. Okay. Valentin Stocker kann ich jetzt nicht großartig sagen. Alle sagen, das ist ein guter Junge. Dann wird er wohl auch eine Verstärkung auf der linken Flügelseite sein. Dann gibt es das Rumor, möchte ich meinen, dass den Gossip, dass Samuel Eto'o mit den Schalkern in Verbindung gebracht wird. Also der ja gerade noch bei Anchi Machatschkala unter Vertrag steht. Die wollen ja wirklich gründlich ausmisten, aber ja, ich weiß nicht, mit Sicherheit kann man da irgendwie sich eine Ablöse einigen, aber das Gehalt wird dann halt sehr, sehr spannend, ne, wie man das handelt. Der wird dann mit Sicherheit das Gehaltsgefüge da ein bisschen nach oben schießen, aber Eto'o, das glaube ich nicht. Ich meine, sie haben ja Stürmer, ne, Obasi, der Hunter und Schalai, der sich jetzt auch noch das Kahnbein gebrochen hat. Das sind natürlich drei Stürmer mit einer gewissen Klasse. Also das ist ja nicht so, als wenn die weg sind. Also die kommen ja wieder. Also mit dem Eto'o, das glaube ich nicht. Das kann ich nicht glauben. Also. Es kommt natürlich auch darauf an, ob weitere Gerüchte beim FC Schalke zutreffen. Mit Held sagte ja zum Beispiel auch im Laufe des Tages heute, dass er einen Verkauf von Draxler nicht ausschließen würde. Jetzt ist natürlich die Frage, meinte er sofort, meinte er in Zukunft und so weiter. So kann er sich natürlich da rausreden auch ein bisschen. Wenn natürlich auch ein Julian Draxler geht für eine festgeschriebene Ablöse von ungefähr 45 Millionen Euro, ist natürlich Geld da für große Namen. Absolut. Das wäre natürlich möglich. Jetzt natürlich auch die Geschichte da um Timo Pukki. Ich bin ja der Meinung, behaltet den Jungen. Der wird da jetzt muss da jetzt in die Fußstapfen treten, ne, von Schalai, der 2 Tore geschossen hat. Da, der gut gespielt hat auch. Hat sich wirklich den Arsch aufgerissen. Ich habe den nie so in Erinnerung gehabt bei den Mainzern. Da wirkte der auf mich immer sehr statisch und sehr festgefahren da auf seiner 9er Position. Aber der ist wirklich relativ agil für seine Körpergröße. Und der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also muss ich wirklich sagen, da habe ich mich getäuscht. Wir haben ja noch in den ganzen Transfer-News, kannst du dich bestimmt noch erinnern, gesagt, was, 8 Millionen? Oder 8 Millionen? Richtig, ja. Das ist aber wirklich überzogen. Und langsam merkt man vielleicht doch, was sie an dem haben. Ja, und ich meine, das ist ja auch der Job eines Scouts und so weiter, der dann natürlich mehr in einem Spieler sieht, als das vielleicht der gemeine Zuschauer sieht. Aber trotzdem, meiner Meinung nach, sollte man ihn auch noch nicht über den Klee loben, nur weil er gerade mal 2 Tore gegen Saloniki geschossen hat. Ja, also hat er auch schon, ja stimmt, der hat ja gegen 96 dieses Ding, dieses unglaubliche Ding nicht gemacht. Hast ganz genau, ja. Gesehen? Also, ja, das ist natürlich, hast du. Das ist ähnlich wie Mölders von Augsburg, war das ein sehr spektakulärer Spieltag, das stimmt schon. Ja. Ich bekomme gerade Informationen, Ricky hat ja jetzt bei uns einen festen Platz in diesem Podcast. Und zwar ist er, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir wirklich an die Grenzen unseres Intellekts stoßen, dann sollen wir einfach Ricky Palm, a.k.a. Willy Entenmann, anrufen, der wird uns definitiv in jeder Lebenslage raushelfen. Also ich habe gerade mitbekommen, er ist ja gerade im Urlaub in der Heimat. Und es gehen wohl da schon Stasi-Methoden, wieder jetzt schon rum. Ihm wurde sein Handy weggenommen. Ach, das darf nicht wahr sein. Ihm wurde tatsächlich sein Handy weggenommen, aber jetzt habe ich gerade die Nachricht bekommen, ich hab's. Ich denke mal, damit meint er sein Handy. Das hoffe ich, ja. Das hoffe ich auch. Wir werden eventuell, wenn wir ihn brauchen, wenn wir nicht weiter wissen, wenn wir eine Frage haben, vielleicht zu Thomas Schneider, zu dem wir ja gleich noch kommen, dann können wir ja versuchen, mal Ricky in der Heimat anzurufen. Und ich werde das ganz einfach hier über Lautsprecher mit meinem Telefon machen. Wir wollen dann eventuell das noch soundtechnisch optimieren. Aber da er gerade in der Heimat ist, geht das aktuell nicht. Wieder zurück zu den Schalkern. Du hast gerade gesagt, Draxler, 45,5 Millionen Ablöse ist da im Raum, festgeschriebene Ablösesumme. Horst Held hat gesagt, es ist möglich, dass wir ihn noch verkaufen. Also so deutlich hat er es nicht gesagt, aber er hat es nicht ausgeschlossen, kategorisch. Ja. Und ich bin der Meinung, tut das. 45,5 Millionen, da kannst du einiges mit anstellen. Da kannst du erstens mal einen Ersatz für ihn holen. Natürlich keinen adäquaten, ist ja ganz klar, aber schon einen ordentlichen. Und du kannst halt deine Löcher stopfen. Die finanziellen Löcher, meinst du? Hm? Die finanziellen Löcher, absolut. Aber ich meine, auch in der Innenverteidigung müsste noch was getan werden. Okay. Und vielleicht noch irgendwie was auf dem linken Flügel dann. Ne? Also der Clemens, der war wirklich gestern, den haben wir ja eigentlich abgefeiert in den ersten Spielen. Der hat keinen guten Job gemacht. Witzig war ja auch die Geschichte mit diesem... Ich lese gerade ganz kurz, muss ich dich unterbrechen. Ja. Der Kahnbeinbruch bei Schollei hat sich nicht bestätigt. Er muss nicht pausieren. Hör auf. Es ist lediglich ein Knöchelödem. Hör mal auf. Das ist doch eine gute Nachricht. Auf jeden Fall für den FC Schalke. Ja, absolut. Und wer kam da? Max Meyer? Wie hieß der? Max genau. Ich glaube, Max Meyer, 17 Jahre jung, um es mal so zu nennen. Was mir ja auch tierisch um den Sack geht, dass jeder, der unter einem bestimmten Alter ist, ja jung ist und jeder andere alt ist. Kam dann rein für ungefähr 9 Minuten, spielte eine Vorlage und durfte wieder duschen gehen. Ne? Why not? Antrittsprämie abgeholt, kurz anschwitzen gewesen und noch ein Erfolgserlebnis abgeholt. Ja, muss reichen, ne? Vielleicht war er auch einfach nur platt. Ja, kann natürlich sein. 9 Minuten in Saloniki können natürlich wie 90 in Wanne-Eickel sein. Völlig richtig. Ich bin übrigens gestern, bin ich 29 Kilometer Fahrrad gefahren. Da schlottern einem schon die Ohren, wenn man das hört. Das ist natürlich so ein... Ich glaube, das ist einmal Alpe d'Huez und zurück, ne? Ich glaube, das ist eher sowas wie die Rallye Paris-Dakar. Der Entfernung her. Ich glaube auch, ja. Ne? Also ich meine, ich kenne mich mit sowas nicht aus, von daher kann das natürlich auch nur die Entfernung zwischen München und Grünwald sein, aber... Ich denke eher, Paris-Dakar kommt da eher dran. Ja, fand ich eine witzige Geschichte, dass der halt nur 9 Minuten gespielt hat und sie dann Neustädter reingemacht haben, eingewechselt haben, damit sie da hinten mehr Zement anrühren. War das ist der Groschenroman übrigens, ne? Ist nicht der Neustädter, ist der Groschenroman. Groschenroman, schön. Hast du eigentlich deine Tops und Flops notiert? Notiert nicht, aber sie sind in meinem Kopf. Boah, das ist ja wirklich Dekadenz pur. Wirklich geistige Dekadenz deinerseits. Ja, die lasse ich raushängen. Wie so einiges anderes auch, ja. Ja, fand ich eine lustige Geschichte. Haben ja dann auch eigentlich den richtigen Move gemacht, beziehungsweise Jens Keller, ne? Haben dann 3-2 gewonnen und ja, schön. Morgen ist Auslosung und ich habe gerade aufs Box gelesen, dass sie keinen Killergegner bekommen. Also relativ human wird das da bei denen wohl ablaufen morgen in der Auslosung. Austria Wien ist, glaube ich, auch in der Champions League, ne? Die sind auch dabei, ganz genau. Zum oder ersten war, Mal. War das Austria? Oder war es Rapid? Die Lilanen. Warte mal, das können wir nicht. Das war die Mannschaft aus Wien, die jetzt dabei ist. Ja, es gibt ja zwei. Naja. Das hättest du ja jetzt nicht erwähnen müssen. Das wissen ja die meisten gar nicht. Wir hätten einfach nur Wien sagen müssen. Ja, eben. Ich bin ja auch ein unglaublich dummes Schwein. Warte mal, die haben. Ich gebe mal aus. Austria. Warte mal, Boccio, das dauert nicht lang. Ja. Muss ich mal, oder ich rufe gleich mal den David an. Ja. Den Alaba David. Den Alaba David. Den David, oder? Das ist doch der David Alaba, oder? Ich meine, der heißt David. Der heißt David? Der heißt David. Es ist die Austria. Es ist die Austria. Die ist es. Es sind, glaube ich, auch die Purpurnen, so nenne ich sie jetzt. Die purpurnen Flüsse? Purpurnen Wiener. Wiener. Oh, ist das eine schöne Stadt. Das ist schön. Gegründet am 12. März 1911. Das ist... Ja. Pacho, was sagst du zu dieser Information? Dass die gegründet worden sind am 12. März 1911? Mhm. Ja. Das ist... eine schöne Sache. Ja, kann nicht jeder von sich behaupten. Nee. Ich frage mich natürlich, wie die Welt 70 Jahre mit Austria Wien leben konnte, aber ohne mich. Ja, das frage ich mich auch. Ich gucke gerade, die Topspieler sind Philipp Posina, Hans-Jörg Bereitschen, Manuel Robin Okocin. Alexander Gorgon, ja. Aha, ja, ja. Markus Suttner, kennst du noch Sutter? Ja. Sutter? Ja, Alan Sutter meinst du. Oh, war der gut. Ja, der langhaarige Bombenleger, das war noch Fußballspieler. Super, das war noch Knaller, du. Lindner Kienast. Ist das, das ist, glaube ich, der Neffe von Renate Kienast. Ne? Ja, aufgrund der deutsch-österreichischen Sprachdifferenz heißt sie jetzt in Deutschland Kühnast. Ja. Das ist ja auch wieder sowas, das weiß ja dann auch oft nur ich. Durch diesen sprachlichen Kasus Knaxus, den es ja nun wirklich schon in unseren Sprachen gibt, ja, heißt er jetzt in Österreich Kühnast. Ja, damit sich das besser anhört und besser anschmiegt an die Sprache. Das ist eine phonetische Anschmiegheit. Ach, schön, ja. Daniel Reuer spielt da. Das große österreichische Talent bei Hannover 96, ich weiß noch, vor 2 Jahren oder so, Daniel Reuer. Oh, wir haben ihn. Er ist gekommen. Das größte österreichische Talent. Und wir haben uns gefreut. Oh, mit Adrian Nikci, Daniel Reuer, die beiden. Das war wirklich, also da konnte die Welt lag uns zu Füßen, hat dann kein Spiel gemacht. Also, der hat auch bei Köln gespielt, glaube ich. Stimmt, richtig, ja. Und dann ist er von Köln, also wieder zu uns, weil die Ausleihe zu Ende war. Und dann hat man sich bei uns, bei Hannover 96 gedacht, oh Daniel, also geh mal weg. Mhm. So. Ist er dann auch. Anscheinend. Anscheinend ist er zu Austria wieder zurückgegangen. Wenn er da vorher war. Wenn er natürlich da vorher nicht war, dann ist er nicht zurückgegangen. Nee, dann ist er neu dahin gegangen. Siehst du? Das sind nämlich so diese sprachlichen Feinheiten. Ja, die Spitzfindigkeiten. Ja, die werden dir nämlich groß geschrieben. Ja, aber ganz groß. Ganz groß. So, wir machen mal weiter. Schalke, Hamba, Stuttgart. Wollen wir gleich mal zu Stuttgart kommen? Ja. Bruno Labbadia, du hast es ja prognostiziert. Mhm. Ich konnte es ja nicht glauben. Ja, aber ich wusste ja schon vorher Bescheid. Viel zu früh. Aber Thomas Schneider, der U17-Trainer der Stuttgarter, hat angeheuert, ist jetzt Cheftrainer der Stuttgarter, ist mit den Stuttgartern Vizemeister und Meister geworden. Also das ist schon einer, der kann was. Ja, also er hat natürlich in Jugendvereinen und so weiter schon sehr große Erfolge gefeiert. Im Profifußball natürlich noch nicht. Da hat man noch nicht so viel von ihm gehört. Er hat, glaube ich, aktiv auch gespielt. 96, ich meine, ich kann mich, genau. Ich kann mich sogar noch an ihn erinnern auf dem Platz. Also da merkt man dann auch wieder das Alter. Aber machte auf der Pressekonferenz einen sehr selbstbewussten Eindruck, meiner Meinung nach, was ja auch nicht immer der Fall ist, wenn jemand da so kurzfristig einspringt. Andererseits glaube ich aber nicht, dass er der Trainer über die Saison hinaus bleibt. Ich glaube, die Stuttgarter werden da was anderes holen. Meinst du, er ist nur eine Interimslösung? Mhm. Das glaube ich ja nicht. Ja, aber ich meine, das ist ja auch das Schöne, dass man sich da gegenseitig ein bisschen anders von den Meinungen hat. Darum haben wir ja auch immer wieder was zu sprechen über die Sachen. Aber ich glaube nicht, dass der VfB Stuttgart, ich meine, das kommt natürlich auch immer auf den Erfolg an. Gewinnt er jetzt 4 Spiele in Folge und holt 12 Punkte in der Liga, natürlich bleibt er dann da. Verliert er aber 2, kann man dann auch wieder schnell sagen, wir holen dann nochmal. Ricky? Ja, hallo. Ich störe dich nicht gerne in deiner Heimat. Ja. Wir sind hier gerade in einer Podcast-Situation. Moment, ich muss mich mal kurz abmelden. Wir sind gerade in einer Podcast-Situation. Ich bitte den kompletten Ort um Ruhe. Geht das? Kannst du mal kurz im Offenwissen, dass die Leute ruhig sein sollen, weil wir nehmen jetzt einen Podcast gerade auf. Und sagst, die sollen ruhig sein. Naja. Nee. Moment, ich muss erstmal kurz hier rausgehen. Ja. So. Boah, Wahnsinn. Ja. Ey, ich lasse mich jetzt auch gerade überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Das ist völlig okay. So, und zwar geht es um die große Frage Thomas Schneider. Ich bin der Meinung, er ist keine Interimslösung. Pocho ist der Meinung, er ist nur eine Interimslösung. Was ist denn nun die wirkliche Wahrheit hinter dieser Geschichte? Ja, da kann ich natürlich euch nur beglückwünschen, dass ihr gerade mich angerufen habt. Weil ich natürlich jetzt euch erstmal richtig ans Ohr nehme und gleichzeitig mit einer adäquaten Antwort aufwarten kann. Bitte? Ich habe einen verschmierten Mund. Ah, okay. Das ist eine Podcast-Situation, habe ich gesagt. Also Thomas Schneider ist selbstverständlich keine Interimslösung. Thomas Schneider ist unser Heilsbringer. Thomas Schneider ist unser Thomas Tuchel, unser, wie heißt der von Dortmund? Danke für die Hilfe. Michael Zorc. Michael Zorc ist er nicht. Wie heißt denn dieser? Jürgen Klopp heißt er. Jürgen Klopp, genau, dieser verrückte Trainer. der Filou unter den Trainern. Ja, das ist also unsere Antwort auf Scheiße. Warte mal kurz, halt mal bitte. Ja, gestaltet sich dann doch im Endeffekt ein bisschen. Du bist halt ein gefragter Mensch, ne? Es ist völlig richtig, ja. Da hatte ich eine richtig gute Idee, dass ich dieses Segment einbaue in diesem Podcast. Ich hab das nicht, muss Kind verfehlen. Das zeigt natürlich auch den normalen Menschen auch, dass wir auch normale Menschen sind. Ja. Das zeigt auch definitiv, dass wirklich noch Mensch geblieben ist. Ja. Obwohl seiner Popularität. Entschuldigung nebenbei. Und natürlich auch noch Pressesprecher vom VfB Stuttgart fungieren. Also Thomas Schneider ist keine Interimslösung. Moment, ich muss mein Kind abgeben. Einen Moment. Thomas Schneider ist keine Interimslösung. Thomas Schneider ist, wie gesagt, die Antwort auf Thomas Tuchel und Jürgen Klopp. Man muss dazu sagen, dass Thomas Schneider ein Typ ist, der die glorreichen Zeiten des VfB Stuttgart miterlebt hat. Ja, die sind zwar schon lange, lange her, aber links runter bitte. Aber er ist halt wirklich ein sehr guter Mann, glaube ich. Also ich glaube, das ist wirklich die beste Lösung, die sie hätten treffen können. Also weil so eine Pflaume wie Winnie Schäfer oder wenn er noch so Debatte stand, also das hätte ich nicht ertragen. Ein bisschen Partisan. Deswegen Lösung kann ich leben. Und noch will ich jetzt fragen, noch nie tausend ein Mensch, der leider ist nicht zu seiner Zeit. Ricky, ich muss dich leider unterbrechen, rein empfangstechnisch. Ricky, ich muss, hold your horses. Ricky, hold your horses. Man versteht dich nicht. Es macht keinen Sinn, wenn du weiterredest. Unfassbar nach vorne bringen. Wir würden ein neues System einführen. Und ich glaube wirklich, dass Thomas Schneider auf Dauer den VfB da wieder hinführen kann, wo er hingehört, nämlich auf Platz 14, 15 oder 16. Gibt es sonst noch Fragen? In Anbetracht dessen, dass man nicht wirklich alles verstehen konnte, weil die Sprachqualität zu wünschen übrig ließ, weiß ich gar nicht. Pocho, gibt es noch Fragen an ich kann den Experten? Ich gerade sehe, ich stehe hier gerade an so einem Scheißetrog und gucke auf gefühlt, oh, wie viele Hühner sind das? 25 Hühner, die fröhlich vor sich hinscheißen und von einem Komposthaufen fressen. Ja. Ganz kurz, Thomas Schneider, will sagen. Ja, eine Frage gibt's noch, habe ich gehört. Ja, eine Frage. Eine Frage zum Tippspiel, welches ja teamintern geführt wird bei uns. Dort gibt es ja Veränderungen in der Spitze. Was sagst du dazu? Pocho. Da ist die Verbindung wohl abgebrochen. Ist die Verbindung gerade abgebrochen? Das kann doch nur am Scheißedruck sein. Vielleicht hat ihn Mia da reingeschubst. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ja. Das Thema Tippspiel, das werden wir später nochmal beäugen. soweit erstmal alles. Ist jetzt alles geklärt. Ich habe natürlich mit meiner Meinung absolut Unrecht gehabt. Er ist keine Interimslösung, denn ich meine, wenn es einer weiß, dann Ricky. Ne? Ja. Und da muss ich dann auch Tribut zollen und muss sagen, Entschuldigung, liebe Gemeinde, dass ich Gemeinde, ja. Ja, dass ich vermutet habe, dass er eine Interimslösung war. Da muss ich mir meinen eigenen Hut fassen, an die Stirn fassen und einen Facepalm machen und sagen, Pocho, das war Müll. Das war... Entschuldigung. Entschuldigung an alle. Ich glaube aber auch, dass Thomas Schneider eine gute Lösung ist. Von dem, was man da so gehört hat, hört sich das alles wirklich sehr, sehr sinnig an, den da an diese Position zu setzen. Und toi, toi, toi, Stuttgart. Wirklich. Toi, toi, toi. Aber dass er schon so alt ist, dass er schon in den glorreichen Zeiten vom VfB Stuttgart dabei war. Also, dass der 1893 oder so geboren ist, war mir jetzt nicht so bewusst. Nee, sieht auch gar nicht so aus, ne? Nee, gar nicht. Aber das liegt vielleicht auch an der Frisur, ne? Ich meine, die ist ja auch in den 90ern hängen geblieben. Ja, er hat so diesen Günther-Netzer-Schnitt, ne? Ja, er hat ja auch den Seitenscheitel und so, aber nichtsdestotrotz lasse ich mich natürlich da auch eines Besseren belehren und werde mir die Haare dann auch wieder so wachsen lassen. Mhm. Ich hatte ja jetzt auch mir die Haare entgegengesetzt, hatte ich mir die ja frisiert. Ja, weiß ich ja. Völlig entgegengesetzt, ja. So, VfB Stuttgart, das wird mit Sicherheit sehr, sehr interessant. Morgen ja das Spiel gegen Rijeka? Ja, genau, die. Sowas, ne? Die haben auch letzte Woche schon gegen die gespielt. Richtig, auch da konnte ich es aber nicht aussprechen. Absolut. Bin ich gespannt. Natürlich bin ich international immer für die deutschen Mannschaften, außer Dortmund. So, ich würde jetzt mal kurz zu einem kleinen internationalen Mash-up kommen. Gareth Bale, ich habe mir hier notiert, Hickhack. Ich glaube, da ist schon alles gesagt, oder? Es ist unfassbar. Diese Geschichte ist wirklich unfassbar. Es fing ja damit an, dass angeblich oder dass es einen Screenshot gab, dass es Trikots zu bestellen gibt auf der Internet Mailand. Internet Mailand. Bei der Real Madrid Homepage von Gareth Bale mit der Rückennummer 11. Ich habe das dann auch direkt mal versucht zu finden. Das konnte man natürlich nicht mehr finden, das ist klar. Dann war es ja vor 2-3 Tagen laut Sky Deutschland schon soweit, dass dieser Transfer schon abgeschlossen sei für 91 Millionen plus eine Zusatzzahlung von 8 Millionen im Erfolgsfall, was summa summarum dann ungefähr 100 Millionen, nämlich 99, ergeben würde. Aber auch das ist jetzt noch nicht bestätigt. Neuer Vorfall eigentlich in den letzten Tagen. Gareth Bale erscheint nicht mehr zum Training seiner Mannschaft, der Tottenham Hotspur. Bleibt eben also einfach fern, was natürlich schon irgendwo eine schweinige Aktion ist. Muss ich auch mal sagen. Also dann einfach nicht mehr, er lässt ja seine ganze Mannschaft im Stich dadurch ein bisschen. Andererseits meckern natürlich jetzt auch wieder ganz viele Leute über die Ablösesumme. Und das halte ich einfach für falsch. Weil, nicht wegen der Ablösesumme Höhe, die finde ich auch exorbitant hoch. Und ich weiß nicht, ob ein Mensch 100 Millionen, was auch immer wert ist, Slotty oder sonst irgendwas, ob er das wert ist. Aber das sind wir alle selber schuld. Wir wollen alle Hochglanzspiele sehen. Wir wollen alles in Hochglanz sehen. Wir wollen alles in HD. Wir wollen alles immer nur in der stärksten Besetzung. Und dass da natürlich Geld fließt, ist doch ganz klar. Und dass das ein Ausnahmespieler ist, das wissen alle, die sich ein bisschen mit Fußball auseinandersetzen. Andererseits bin ich der Meinung, dass dieses ganze Hickhack drumherum sowohl nicht zu Tottenham Hotspur und der Premier League als auch nicht zu Real Madrid und der Primera Division passt. Weil entweder wird dieser Spieler jetzt verkauft oder nicht. Und langsam ist das Thema Gareth Bale für mich fast genauso schlimm wie die Transferzugänge von Monaco und Paris. Und das nervt mich. Ja, das nimmt schon ähnliche Züge an, definitiv. Jetzt ist heute ein Bild vertwittert worden von irgendeinem Journalisten oder so, dass im Santiago Bernabeu so eine Stage aufgebaut wurde, wie es normalerweise bei großen Transfers gemacht wird. Ne? Hat man bei Mario Gomez so in der Art gesehen, das hat man gesehen bei Neymar. Und im Bernabeu soll es wohl auch schon diese Stage, also ich habe das Bild auch gesehen, das steht definitiv da. Kann aber auch ein altes Bild gewesen sein. Kann auch ein altes Bild gewesen sein, völlig richtig. Und ja, das heißt natürlich, dass Real Madrid sich schon mehr als sicher ist. Und wenn Gareth Bale jetzt auch nicht mehr zum Training kommt und jetzt ja auch nicht die ersten beiden Spiele von Tottenham in der Liga mitgemacht hat, das ist ja schon wirklich eine Ansage. Ich meine, er kann ja wenigstens spielen, oder? Solange er nicht Champions League spielt, ist ja alles okay. Erstens das und zweitens, wie gesagt, nicht zum Training zu kommen, wäre ja genauso, als wenn man einfach mal nicht zur Arbeit geht, weil man denkt, ja, ich habe ja morgen sowieso einen besseren Arbeitsplatz. Alles ein bisschen schwierig, ist meiner Meinung nach auch nicht die beste Sache für Gareth Bale an Person an sich, weil es natürlich auch irgendwo darstellt, dass er nicht der Teamplayer ist, den man eigentlich heutzutage im Fußball haben muss. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch abgesprochen. Ich glaube nicht, dass das mit Tottenham abgesprochen ist. Okay. Weil das nähert sich meiner Meinung nach ja schon ein bisschen an Arbeitsverweigerung, weil dieser Mann ist nun mal halt Profifußballer und das Training ist sein tägliches Brot sozusagen. Und dem einfach fern zu bleiben ohne eine wirkliche Aussage, halte ich sowas wie eine Arbeitsverweigerung. Das ist natürlich irgendwo schon für so viel Geld, was der Mann verdient, echt ein Armutszeugnis irgendwo. Bin ich gespannt, wie sich das wirklich weiterentwickelt. Also ja. Ich denke, wir werden spätestens in den nächsten 4 Tagen da was zu erfahren. Ja. Die Frage ist natürlich dann, wenn er dann natürlich vollkommen einschlägt bei Real Madrid und da wirklich seine Tore schießt und seine Leistung bringt, ist das natürlich auch wieder schnell vergessen, dieses ganze Thema. Also von daher ist es alles sehr schnelllebig und Wir müssen natürlich abwarten, wie es da weitergeht. Wenn da was Neues zu bei rauskommt, werdet ihr es sicher über unseren Twitter-Account @4ecken2elver oder über Facebook dann auch erfahren. Ja, definitiv. Also unseren Twitter-Account, da hauen wir ja ordentlich immer Geschichten raus. Da bin ich ja auch immer relativ up-to-date. Auch mit der Trainergeschichte, das hatte ich ja zuerst von Ricky erfahren und dann erst hat es irgendwie Bild und Sky erfahren. Mhm. Und wenn ihr jetzt nicht auf Twitter seid, das kann ja auch sein. Ich meine, kann ich auch völlig verstehen, dass man diesen Social Media sich lossagt. Dann geht doch einfach auf unseren Blog, 4ecken2elver.wordpress.com. Dort habt ihr unsere Twitter-Timeline. Da könnt ihr also die aktuellsten Tweets euch nochmal nachlesen und dort auch die Links, die wir da verschicken, auch nochmal anklicken. Und ja, wenn man nicht bei Twitter ist, dann kann man das ja auch auf diesem Wege vielleicht nochmal konsumieren. Mesut Özil bleibt bei Real Madrid. Hab mir erst gedacht, aha, vielleicht kommt Gareth Bale doch nicht, weißt du? Mhm. Spielt ja jetzt aber auch nicht unbedingt dieselbe Position. Ne? Mesut Özil spielt ja wirklich den Original-Zehner. Gareth Bale, ja, der Flügelflitzer überhaupt. Also Cristiano Ronaldo und Bale auf links und rechts. Das ist wirklich, also, das ist wirklich übel. Das ist wirklich übel. Und ja, war ja im Gespräch bei Manchester United. Mesut Özil auch Arsenal London wollte ihn wohl haben. Ja. Aber ja, er bleibt wohl jetzt und hat auch definitiv gesagt, der wird diese Saison bei Real Madrid spielen. Und das ist auch gut, so meiner Meinung nach. Absolut. Ich denke auch, dass er da wirklich eine tolle Position hat und da auch sehr hoch geschätzt wird bei Real Madrid. Ja. Ich glaube nicht, dass ein Spieler bei Real Madrid die Nummer 10 bekommt, einfach so. Und es ist irgendwo auch, glaube ich, für seine Entwicklung das Beste, jetzt erstmal bei diesem Verein zu bleiben. Er ist damit bei einem der besten Vereine in Europa, vielleicht sogar einem der besten Vereine der Welt. Und warum sollte er wechseln? Warum soll er den Schritt zurück machen zu einem Verein wie Arsenal oder so? Es wäre in der Tat ein Schritt zurück, obwohl der Arsenal immer noch großartig investieren will, genauso wie Manchester United mit 55 Millionen. Aber Leute, bis zum 2. September ist die Bude nur noch offen. Also bei Manchester, ich habe ja auch ein bisschen, wir haben ja auch da zu der Zeit ein bisschen miteinander gequatscht, Chelsea gegen Manu geguckt, das war jetzt nicht die große Offenbarung spielerisch. Also bei United sehe ich eher es ist immer noch eine großartige Mannschaft, aber ich sehe da nicht die großen Innovationen. Ich bin der Meinung, man muss immer ein oder zwei Spieler bringen, um auch den Zuschauern was Neues zu bieten und um der Substanz der Mannschaft neues Leben zu verleihen, weißt du, neues Blut zu verleihen. Aber absolut, auch die Konkurrenzsituation vielleicht zu verschärfen, richtig, um das Letzte aus einem Spieler rauszuholen. Ja. Denn sagen wir, wie es ist, das wissen wir alle aus unserem Berufsleben, wenn wir wissen, was wir können und da in dem Job sind, dann wird man ja auch ein bisschen Larifari zwischendurch mal. Mhm. Und das macht bestimmt auch einen Profifußballer, der sich sicher ist. Und wenn er dann noch jemanden vor die Nase gesetzt bekommt, beziehungsweise jemanden bekommt, einen jungen Nachwuchsspieler, der sehr stark ist, kann das natürlich auch sehr motivierend wirken. Allerdings glaube ich halt, dass es in der Situation wirklich nichts gebracht hätte. Besonders halt für Özil. Ja, nee, das sehe ich auch so. Ich finde das auch großartig, dass wir zwei Spieler haben, die bei Real Madrid wirklich für Furore sorgen. Ich finde, das macht mich wirklich stolz. Absolut, ja. Dann habe ich noch eine Geschichte eben, der haben wir über Manchester United gesprochen und Wayne Rooney. José Mourinho hat ihm wohl jetzt ein 48-Stunden-Ultimatum gesetzt, aber Wayne Rooney hat wohl gesagt, er bleibt bei Manchester. Mhm. Und auch das, muss ich sagen, das ist, finde ich, auch sehr gut, weil er gehört einfach zu dem Club. Ja, er ist irgendwo auch das Aushängeschild des Clubs. Ich glaube auch, wenn er wechseln würde und wenn er innerhalb Englands wechseln würde, wäre das für ihn ein wahrer Spießrutenlauf. Das darf so auch nicht passieren. Sicher wäre das Ausland, vielleicht sogar Deutschland, echt cool gewesen, wenn wir Wayne Rooney in der Bundesliga gehabt hätten. Mhm. Aber was nicht ist, kann ja auch noch werden. Ja, spätestens dann bei Gladbach, ne? Wenn Luc de Jong dann geht, ja. Für 46 Millionen. Vielleicht gibt es da ja ein Tauschgeschäft. Rooney gegen Luc de Jong. Wäre ja realistisch, völlig richtig, klar. Ja. Mhm. Da muss man mal sehen, ob das vielleicht noch passiert. Mhm. Wenn kann das nur dann an Gladbach scheitern, ne? Luc de Jong scheitern, dass er nicht. Sportlich wäre das ja ein Rückschritt. Absolut, ja. Und bin ich wirklich gespannt, wie sich die Geschichte dann noch entwickelt. Dann habe ich noch eine kleine Geschichte. Hast du die rote Karte von Szabolcs Hüsti gesehen? Das hohe Bein. Ja, ja. Dafür hat er 3 Spiele Sperre gekriegt. Mhm. Definitiv. Hohes Bein, absolut. Faul, auch meiner Meinung nach rot. Aber er hat den Spieler nicht gesehen, weil er kam, also Hüsti wollte den Ball halt runterpflücken und von hinten kam halt ein Spieler und hat den dann im Gesicht gestriffen. Ja, wobei man natürlich bei diesen 3 Spielen Sperre, glaube ich, auch davon ausgehen muss, dass Hüsti hatte bestimmt schon mal eine rote Karte, oder? Hä? Das weißt du jetzt besser. Der hat doch bestimmt schon mal eine rote Karte irgendwann im Laufe der Zeit bekommen. Tja, und? Ja, folgender Grund. Beim DFB fällt es mir immer weiter auf, dass natürlich sogenannte Wiederholungstäter in Anführungsstrichen höher bestraft werden. Wenn das jetzt die erste rote Karte für ihn gewesen wäre, glaube ich nicht, dass er dafür ganze 3 Spiele gesperrt werden wäre. Ich glaube eher, dass das wirklich damit zu tun hat, dass er schon mal rot hatte und dass solche Spieler dann halt irgendwo stärker bestraft werden. Musst du mal beobachten. Meiner Meinung nach ist das sehr auffällig. Das wäre fast schon ein Skandal. Da müsste man wirklich, also Dirk Duffner hat ja auch im Doppelpass gesagt, dass sie da irgendwie nochmal sich mit der DFL auseinandersetzen. Und wenn das wirklich der Fall wäre, das geht meiner Meinung nach nicht. Das wäre ein Skandal. Ja, aber wie gesagt, beobachte es mal. Vielleicht können die Leute auch was drunter schreiben, ob sie es auch so sehen. Ich bin der Meinung, dass Wiederholungstäter ganz klar stärker und manchmal auch übertrieben bestraft werden. Und wie gesagt, 3 Spiele Sperre bei dieser Aktion halte ich auch mindestens für ein Spiel zu hoch. Mhm. Nee, finde es auch viel zu hoch, absolut. Und das nicht, weil ich jetzt Hannoveraner bin, sondern das finde ich einfach zu hoch. Ja. Wenn er da jetzt natürlich dem mit voller Absicht in die Fresse getreten hätte, hätte ich gesagt, kann dann von mir aus sogar 5, weil es ist dann im Gesicht, hört der Spaß auf, ne? Aber absolut, ja. Er hat den Typen nicht gesehen, der kam halt angeflogen und der wollte den Ball runterpflücken und dann, tja. Aber 3 Spiele finde ich auch wirklich zu viel. Die Geschichte steht auch noch aus. Ich meine, 3 Spiele sind erstmal veranschlagt, aber Dirk Duffner hat gesagt, das können wir so nicht sitzen lassen. Jetzt müssen wir natürlich zum Terrorclub Nummer 1 kommen in der Bundesliga. Der HSV, da gibt es ja wirklich Geschichten. Ich glaube, da könnte man auch eine eigene Daily Soap draus machen. Nicht nur das, sogar vielleicht einen ganz eigenen Podcast daraus machen. Big Brother kommt zurück. Ach, aber Tommy, im ganz großen Stil, ja? Tommy Big Brother auf Sky, exklusiv. Oh, ich freue mich riesig. Select. Es gibt einen HSV-Podcast, nur der HSV heißt der vom Hof. Yeah. Den sollte man, wenn nicht sogar, muss man mal gehört haben, wenn man Hamburger ist. Wirklich gut, was der Herr... Ich esse Hamburger, aber ich... bin? Okay, der Witz ist scheiße. Dann bist du im Prinzip ein Hamburger. Dann solltest du okay. Reinhören. Mhm. Guter Podcast. Kann man immer mal hören. Ja, beim HSV gibt es so die eine oder andere Geschichte. Dieser gute Kühne, der Mäzen, der Milliardär, der wirklich ja auch den Transfer von Raphael van der Vaart möglich gemacht hat, hat sich anscheinend vorige Woche auf Mallorca... Wieder auf Mallorca? Es ist das 17. Bundesland. Erst die Geschichte mit Frank Hanebut. Mhm. Dann die Geschichte mit Aogo. Und jetzt die Geschichte mit Magath und Kühne. Es scheint so eine Art Umschlagspunkt der Kriminalitätsenergien zu sein. Vielleicht wird es auch so sein, dass der HSV in Zukunft seine Heimspiele im Stadion des RCD Mallorca abhält. Man weiß es nicht. Das weiß man natürlich erst, wenn es soweit ist. Das ist völlig richtig. Ja, und Magath wurde heute darauf angesprochen, also das, was Magath vorgeworfen wird, ist, dass Kühne zu ihm wohl hingegangen ist, sie haben sich da irgendwie getroffen und Kühne wohl einen Plan vorgelegt hat, hier, so sieht's aus, wir müssen also, diese Strukturen müssen wir verändern mit diesem Aufsichtsrat und so, der wirklich jeden Transfer über 500.000 absegnen muss, und da ja wohl nicht immer jetzt unbedingt Fußballfachmänner dabei sind, ihm wird vorgeworfen, halt, dass er sich da das wirklich angehört hat und wohl auch dem nicht so abgeneigt sein soll. Heute gab es das Gespräch, Sky Sport News HD hat da wohl mit Felix Magath irgendwie Schriftverkehr aufgenommen oder sowas. Und dort hat Magath dann darauf geantwortet, ich habe im Moment keinen Anlass oder es gibt keinen Anlass, mich über den HSV zu äußern. Ja, auch weil er gesagt hat, er suche keinen Job und so weiter. Trotzdem ist da natürlich ein bisschen dran zu fühlen. Also wenn man muss ja auch sagen, wie es ist, dieses ganze Meckern über den Mäzen und so weiter, der Junge oder dieser Typ, dieser ältere Typ, ist kein Junge, der steckt sehr viel Geld in den Verein. Ja. Sehr, sehr viel Geld. Und dass der natürlich irgendwo ein bisschen Mitspracherecht haben will, halte ich sogar für legitim. Dass natürlich diese Aussage von ihm ein bisschen zu einem beschissenen Zeitpunkt kommt, beziehungsweise eigentlich gar nichts mit dem Tagesgeschäft und der Presse zu tun haben sollte, ist meiner Meinung nach auch klar. Allerdings ist auch Felix Magath meiner Meinung nach eine Person oder vielleicht sogar die einzige Person, die da beim HSV wirklich mal für einen Bombeneinschlag sorgen könnte und da was ändern könnte, weil es muss sich eine ganze Menge ändern. Es muss sich was von der Transferpolitik ändern. Es muss sich was von der Einstellung her ändern. Und auch von der Außendarstellung ist der HSV meiner Meinung nach nicht mehr das, was er mal war. es ist schwierig für den Bundesliga-Dino in Zukunft da zu bestehen. Und die Frage ist natürlich, wie es da weitergeht. Aber das macht die Sache ja auch unendlich spannend. Diese, wie du gerade sagtest, dieser Daily Soap-Charakter, der da mitspielt, macht die Sache doch spannend und macht jedes Spiel zu einer Zitterpartie für Thorsten Fink und zeigt natürlich auch, dass beim HSV der Anspruch viel höher ist als die Realität. Und wenn es so weitergeht, wird es sehr, sehr schwierig für den HSV, die Ziele wie Europa League und so weiter zu erreichen, geschweige denn, meiner Meinung nach, wird es sogar schwierig, die Liga zu halten. Oh ja, das hat man auch so vom Kühne gehört, der hat gesagt, der Abwärtstrend ist ganz klar zu erkennen und ich sehe den Club auch schon in der zweiten Liga, das wäre natürlich eine Katastrophe. Es gab ja jetzt sie haben ja diese Digitaluhr im Stadion, ne? Ja. Und die ist jetzt auf 50 Jahre umgesprungen. Ja, dadurch, dass sie zwischendurch kaputt war, ist ja gar nicht so schlecht. Du wusstest gar nicht, dass sie wieder heile ist. Ich hatte es auch gar nicht mitbekommen, aber anscheinend haben sie das ja gemacht. Dafür ist anscheinend Geld da, für eine blöde Digitaluhr. Da ist anscheinend Geld da. Mhm. Dann Ehren Derdiok, der sich ja irgendwie gerade wieder in die erste Mannschaft vom Traditional We Are So Traditional The Tradition is Fleecing Out of Our Asses, der Hoffenheim. Ja. Der versucht sich da ja wieder in die erste Mannschaft reinzuklagen irgendwie, aber das kann ja nicht gut enden, weißt du, wenn du dich irgendwo reinklagst, das ist genauso wie jetzt, wenn du dich wieder auf einen Arbeitsplatz irgendwie reinklagst, ja. Das habe ich auch immer nie verstanden, also das kann nie gut gehen. Ja, das musst du aber anders sehen, meiner Meinung nach ist es so, dass er ist ja schon gescheitert, der Richter hat ja schon ein Urteil gesprochen, hat ja einen Vergleich vorgeschlagen. Mhm. Ich glaube eher, dass es da auch wieder um Geld geht, weil natürlich ist es so, dass Ehren Derdiok natürlich mit der Profimannschaft trainieren will, in erster Linie, um sich überhaupt anderen Vereinen anbieten zu können. Denn wie sieht das aus in der Vita, wenn da steht, ich habe erstmal ein Dreivierteljahr mit der 6. Garde trainiert? Andererseits ist es natürlich so, dass er auch nicht mehr für diese Mannschaft auflaufen wird. Das ist ja ganz klar, nach dieser Aktion erst recht nicht mehr. Aber da geht es halt wahrscheinlich auch um vertragliche Details und so weiter, die wir als Außenstehender so gar nicht beurteilen können. Sicher ist es ein sehr, sehr bezweifelnswerter Schritt, dann von Kadi zu ziehen und zu sagen, ich klage jetzt mal meinen Arbeitgeber an und sage, ich möchte da wieder mittrainieren. Allerdings ist auch das sein Recht und das darf man ihm auch nicht absprechen. Absolut. Und da soll es jetzt wohl auch darum gegangen sein bei diesem Gerichtsgeschichte, dass er wohl eine festgeschriebene Ablösesumme davon 1 Million Euro hat aus dieser Trainingsgruppe 2, die wohl jetzt auf 750.000 runter reduziert wurde. Und das soll wohl jetzt günstig genug sein, dass der HSV sich da einschaltet. Aje, aje, aje. Also ich glaube nicht, dass Ehren Derdiok dem HSV unglaublich weiterhelfen wird. Er hat eigentlich seit seinem Wechsel zu Hoffenheim, ich meine, der wird ja auch nicht umsonst da in diese Trainingsgruppe verfrachtet. Ja. Es ist ja nicht so, dass der Trainer das Gisdol Ehren Derdiok anguckt oder die Mannschaft abgeht und sagt, ja, du darfst mittrainieren, du nicht, du ja, und du, dir passt oder deine Fresse passt mir nicht. Ich glaube dann eher, dass es daran liegt, dass er einfach diese Einstellung, dass sie ihm fehlt. Und ob das ein Spieler ist, der dann unbedingt dem HSV weiterhilft, wage ich auch wiederum zu bezweifeln. Bei Leverkusen fand ich, das ist ein guter Junge. Absolut. Da hat er sehr gut seine Leistung gebracht, auch als Joker sehr überzeugend gewesen oft. Aber Fakt ist auch, dass der HSV im Sturm irgendwas machen muss. Ja, natürlich muss der HSV muss auf jeder Position was machen. Der HSV muss angefangen von der Abwehr, ich würde mal den Torwart auslassen, weil René Adler ist einfach ein fantastischer Torwart, da bleibe ich bei. Der muss in der Abwehr was tun. Denn da ist auch irgendwo Kraut und Rüben verloren, wie man bei den ganzen Gegentoren sieht. Der Westerwelle hätte ich fast gesagt, der geht gar nicht. Ja. Der Westerwelle, ja gut, der ist natürlich da auch irgendwo fehl am Platz. Aber Westermann war auch mal ein starker Spieler, bringt natürlich auch nicht mehr seine Leistung. Ja. Im Mittelfeld ist auch Raphael van der Vaart nicht der Stern, der sozusagen die ganze Sache leitet. Und wie du schon sagst, natürlich ist im Sturm, wenn man für 10 Millionen einen Son verkauft und für 600.000 einen Sua kauft, ist es natürlich klar, dass der natürlich den anderen nicht ersetzen kann. Das ist eine ganz einfache Rechnung und trotzdem, Derdiok zum HSV, ich weiß nicht. Ich bin ja der Meinung, das ist ein sehr überschaubares Risiko für die paar hundert, also für Anführungsstrichen ein paar hunderttausend Euro. Wenn sie da jetzt auch noch, sie haben ja jetzt die Geschichte da mit dem Schaner, den Vertrag aufgelöst. Das heißt, da ist ja jetzt wieder ein bisschen Geld. Dennis Aogo kommt von der Gehaltsliste. Also da kommt ja jetzt wieder ein bisschen Geld rein, weil ja Spieler jetzt nicht mehr auf der Gehaltsliste stehen. Mhm. Da finde ich, in Anbetracht des Potenzials von Ehren Derdiok, kann man den Move machen. Finde ich schon. Es ist natürlich für Ehren Derdiok auch unglaublich wichtig für seine Zukunft in der Nationalmannschaft, dass er wieder spielt. Vor der Tür, ja. Und ich glaube auch, dass er zu fast jedem Verein oder sogar, dass er zu jedem Verein in der Bundesliga wechseln würde. Alles andere, ein Transfer ins Ausland und so weiter, beziehungsweise ins weiter entfernte Ausland, kommt für ihn, glaube ich, nicht in Frage. Von daher ist der Wechsel sicher nicht unrealistisch. Das stimmt schon. Also ich bin der Meinung, das kann man machen mit dem Derdiok. Das kann man wirklich mal machen. Der muss sich den Arsch aufreißen, der muss spielen, weil der muss halt auch für die Schweiz spielen. Ne? Also ja. WM steht vor der Tür und so. Das kann man machen, bin ich der Meinung. Finanziell ist das wirklich ein Risiko, aber überschaubar. Aber der Junge, boah, jetzt hätte ich fast. Aber der Junge muss sich den Arsch aufreißen und ich würde den Deal fast machen. Dann kommt noch dazu, was wieder ein bisschen negativer in die Bilanz reinhaut. Das sind 1,4 Millionen Euro Abfindung für Frank Arnesen. Heieiei. Bitter. Ich glaube aber, da war der Fehler überhaupt die Verpflichtung von Frank Arnesen und nicht die Abfindung an sich. Denn Frank Arnesen, dass damit sozusagen auch wirklich der Chart, um es mal so zu nennen, vom HSV tief in den Keller ging und wirklich von der Spitze wirklich ins Bodenlose gefallen ist, ist meiner Meinung nach auch die Schuld von Frank Arnesen, der natürlich in seiner Transferpolitik, in seiner Außendarstellung und so weiter auf jeder Linie versagt hat. Ja. Kam von Chelsea mit großen Vorschusslorbeeren, aber hat von da eigentlich auch nur Schrott mitgebracht und den einzigen, den er nicht für den HSV verpflichtet hat, wenn man sich das im Nachhinein mal überlegt, ist Kevin De Bruyne, der ist nach Bremen gegangen. Alles andere den ist hätte History. Mitnehmen sollen, das stimmt. Genau. Ja. Ne? Alles andere ist History. Ja, auch bitter, da nochmal richtig Kohle für zu blechen. Aber naja gut, die Verträge wurden auch irgendwann mal gemacht, die Abfindungen wurden auch irgendwann gesettelt. Genau. Selbst schuld. Edge Badge, sagt man da, ne? Ja, ja. Dann, wir hatten gerade schon ein bisschen über Fink gesprochen. Was glaubst du, ist das mit Keller der Nächste, der seinen Hut nehmen könnte? Lieberknecht vielleicht sogar noch dazu? Lieberknecht sehe ich nicht. Ich habe ja in meinem Tweet an dem Sonntag, auch, den ich da geschrieben habe, dass ich mir sicher war, dass einer der Trainer fliegt, Labbadia, Keller oder Fink. Ich hatte sogar die Vermutung, dass wenn zum Beispiel der Keller gestern nicht in die Champions-League-Gruppenphase eingetreten wäre, dass alle drei in dieser Woche hätten fliegen können. Dass sowohl Keller gestern als auch Fink am Wochenende fliegen kann. Mit Keller, wie gesagt, haben wir eben schon angedeutet, der sitzt ein bisschen fester im Sattel, obwohl sein Stuhl immer noch sehr heiß ist, um es mal so zu nennen. Fink, also wenn die am Wochenende verlieren, dann glaube ich, ist er weg. Dann ist er weg. Ah, es muss auch was passieren, ne? Es muss was. Es muss ja auch was durch die Mannschaft gehen. Wenn natürlich nichts passiert und man trotz einer Niederlage von 1-5, dass nichts passiert, aber auch rein gar nichts, und die Außendarstellung, wie ich eben schon mal sagte, des HSVs so katastrophal im Moment ist, muss sich da einfach was ändern. Und vielleicht ist da wirklich Felix Magath der einzige Heilsbringer, auch wenn ich sonst nicht so viel von ihm halte, von seinem adäquaten Art zu arbeiten. Aber vielleicht ist genau das die Person, die der HSV im Moment braucht. Ich bin auch der Meinung, du kommst an keinen anderen ran, denke ich mal. Keiner will sich das antun, da den Scherbenhaufen. Und Magath hat wenigstens noch eine gewisse Reputation und dem springt keiner auf der Nase rum. Das schwöre ich dir aber. Nee, absolut nicht. Also da ist kein Spieler dabei, der dann mal nach Malle fliegt und da wird es auch keine 2 Tage im Freien mehr geben. Also das muss sicher sein. Da gibt es eher noch ein paar Medizinbälle zum Frühstück. Absolut. Zum Frühstück, ja. Das sieht gar nicht mal so gut aus beim HSV. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das entwickelt. Ich finde diese Saison, ich weiß nicht warum, aber so interessant in allen Belangen. Das kann ich dir ganz auch wirklich erklären. Das ist bei mir ganz genauso. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass wir natürlich unglaublichen Spaß hier an dem Podcast haben, dass das mit den Leuten zusammen unfassbaren Spaß macht. Danke dafür auch nochmal. Mit den Leuten darüber zu diskutieren, Nachrichten zu bekommen, mit den Leuten sich auszutauschen darüber. Dann haben wir natürlich noch ein ganz tolles Tippspiel, in dem ich ja, wie gesagt, jetzt erstmal langsam mache und erstmal im Hintergrund bleibe, bevor ich anfange zu starten. Und dass diese Saison natürlich auch durch viele Sachen nebenher unglaublich interessant und richtig Entertainment ist schon irgendwo. Das war bisher nicht so der Fall. Monsieur Pocho. Yeah. Ja, von A bis Z finde ich das gerade alles geil. So. Ja. Von Guardiola, mega Hyper-Hype bis, da könnten wir ja auch nochmal kurz drüber sprechen. Habe ich mir auch notiert, wollte ich aber eigentlich gar nicht mehr drüber sprechen. Gestern gab es ja die Partie Freiburg gegen Bayern. Können wir ja kurz halten. Bayern hatte wieder exorbitanten Ballbesitz und haben auch im Prinzip gut gespielt. Mario Götze hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Shaqiri sehr gut. Schweinsteiger, vielleicht jetzt hat er sich wieder ein bisschen verletzt, verstaucht, einen Knöchel verstaucht oder so, ne? Und irgendwie eine Zerrung. War wieder zu 90% wieder an der Leistung wie in der letzten Saison, hat wirklich überragend gespielt, aber das alles bringt nichts, wenn du vorne keine Tore schießt. Absolut, genau das ist der Fall. Im Fußball zählen halt nur die Tore und alles andere ist nur klein-klein, um es mal so zu nennen. Das war wirklich bitter. Sie hatten ihre Chancen, aber so richtig zwingend war das irgendwie alles nicht. Was mir aufgefallen ist, ich habe noch nie ein Bayern-Spiel gesehen, wo es so viele Fehlpässe gab. Okay, ich habe es mir live nicht angucken können aufgrund der Arbeitssituation. Aber das ist natürlich dann schon besorgniserregend. Der Wahnsinn, wie viele Fehlpässe. Da hat wirklich nichts gepasst und keine Ballstaffette hat richtig gepasst. Es waren viele, viele Einzelaktionen, die da irgendwie dann zu einer gefährlichen Situation geführt haben. Aber ja, dann in der 85., 86. Minute, dann, als das 1-1 gefallen ist, da habe ich mir wirklich gedacht, ja, das habt ihr davon. Weißt du, ich war auch gar nicht sauer oder so, das habt ihr halt davon. So eine Art Hallo-Wach-Erlebnis, was es vielleicht auch bringt, um das Positive rauszuziehen ein bisschen. Also ich war wirklich gehypt bei dem Telekom-Cup, ne? Da haben ja wirklich alle noch nicht so großartig gespielt, bis auf die Bayern. Weißt du, ich verstehe, was du meinst. Die ganzen Mannschaften haben so ein bisschen rumgedruckst und ach Mensch, Dortmund verliert dann da ihr Spiel gegen Gladbach war es ja. Nee, haben die nicht gegen den HSV gespielt? Ich weiß es gar nicht mehr, ich habe es auch schon verdrängt. Ich meine, wir haben gegen Gladbach im Finale gespielt. Ja, richtig. Das ist richtig. Da hat nicht HSV gegen... Nee, richtig. War das? Ja, richtig. Gladbach und Hamburg gegen Bayern. Ja, richtig. Und da haben alle drei Mannschaften außer Bayern wirklich schlecht gespielt. Nur Bayern. Die haben... Nee, die wirkten schon eingespielt. Richtig, haben HSV wirklich weggeballert und dann euch im Finale auch 4-0 oder was war das, ne? Nee, ich glaube sogar ein 5-1, ne? 5-1 oder sowas, haben euch wirklich weggemacht. Das sah wirklich alles sehr, sehr gut aus. Wir wissen noch, ne, wir haben es, glaube ich, auch kommentiert, das Spiel. Thiago kam ja dann und der hat auch wirklich gleich gezündet. Und da habe ich mir gedacht, Alter, die Mannschaft ist so schon der Hammer. Und dann kommt auch noch der Thiago obendrauf. Und dann noch irgendwann, jetzt ist es ja soweit, der Mario Götze, ja, Jesus Christus, weißt du? Ja. Aber jetzt, das ist alles pomadig und das passt mir alles überhaupt nicht. Guardiola, immer noch zufrieden mit der Leistung. Also ich weiß nicht, ob der das einfach nur so eine Firewall ist, so nach dem Motto, ja, ich sag schon intern, was Sache ist und wenn mir was nicht gefällt, aber zu euch Journalisten sage ich hier, alles gut, ne, bla, bla, bla, bla. Und kann natürlich sein, ja, das ist richtig. Also ich bin wirklich gespannt, wie lange diese guardiolische Findungsphase noch dauert. Hoffentlich nicht zu lang. Am Freitag jetzt gegen Chelsea im Supercup, ich glaube in Prag spielen sie, ne? Da wird es schon ungemütlich. Der Titel, ganz im Ernst, geht mir im Arsch vorbei. Ist mir Kackwurst egal. Aber wenn man da hoch verlieren sollte, das ist scheiße. Ja, das ist auch wieder so ein Effekt, der dann halt da rauskommen kann, ne? Und man darf natürlich nicht vergessen, dass auch andere Mannschaften, auch in der Bundesliga natürlich, den Meistertitel wollen, um da mal ganz oben Borussia Dortmund zu nennen. Und man darf natürlich sowas nicht aus den Augen verlieren. Denn wenn Dortmund am Wochenende gewinnt, sind da schon mal 2 Punkte. Ne? Ja. Das kann man nicht anders sagen. Also da bin ich überhaupt noch nicht zufrieden mit der Leistung. Aber mal gucken. Freitag ist der erste Gradmesser. Dann geht's weiter. So, Pocho, ich habe mir wieder jetzt, nachdem die Gamescom wieder zu Ende ist, wieder Geschichte ist, habe ich mir diesen Blowout da mal reingezogen. Und zwar gibt es ja jetzt, wir haben es ja im letzten Podcast schon erwähnt, diesen FIFA Legend Modus, der exklusiv für 360 und Xbox One rauskommt. Dort habe ich auf unserer Page 4ecken2elver.wordpress.com habe ich auf unserer FIFA-PES Page habe ich mal alle Legenden aufgeführt, die da dann dabei sind. Sind wirklich illustre Namen dabei und ist schon geil eigentlich. Ich finde das echt ganz cool. Ja, man gibt dem Spiel natürlich auch so einen gewissen Faktor von klassischem Spielen und so weiter. Mhm. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass besonders bei Xbox sowas so läuft. Gibt dem Spiel natürlich aber auch irgendwo eine stärkere Ausgangssituation, wenn man weiß, dass man da mit solchen Leuten spielen kann. Allerdings fehlt zum Beispiel ein Franz Beckenbauer in dieser klassischen Situation bis jetzt. Und der Raphael fehlt. Der Raphael ist, glaube ich, von Anfang an mit 100 da zu sehen, ach mit so. Stärke 100. Geht das da bis 100 oder wie ist das ja. bei FIFA mittlerweile? Ja, dann ja. hat er natürlich 101. Ach so, ja. Mhm. Ach so. Ja, sind große Namen dabei, Robert Pires, ne, und Patrick Kluivert zum Beispiel. Kluivert, Bergkamp sind alle ja, dabei. Dennis Bergkamp, ja. Jens Lehmann, Rui Costa, den mag ich ja sehr, sehr gerne. Andrei Shevchenko, Hernan Crespo, den alten Argentinier. Mann. Davor Šuka, Frank de Boer, Freddy Ljungberg, von die ganzen Arsenal-Jungs. Die ganzen Spieler aus der glorreichen Saison, in der sie kein Spiel verloren haben. Mhm. Um die Jahrtausendwende war es, glaube ich. Ne? Ja, 2001 ich glaube sind zum Meister geworden, ohne ein Spiel zu verlieren. Michael Owen, Christian Vieri, Ruud Gullit, Pauleta, Georges Weah, Pelé, Gianfranco Zola, die ganzen alten Bretter sind dann beim Ultimate Team Mode dabei. Das heißt, wenn ihr euch eure imaginären virtuellen Päckchen kauft, wo die Spieler drin sind und dann so ein Patrick Kluivert drin ist, ich glaube, da würde ich ausmarken. Also ganz, ganz cool. Wie gesagt, es gibt auch schon Footage von den Legenden, könnt ihr euch auf unserer Facebook-Seite mal angucken. Für den Ultimate Team Mode, für 360 und Xbox One, wie gesagt, nur exklusiv. Ist das wirklich ein schönes Bonbon? Oben rein, ne? Ein Bonbon. Dann habe ich von Pro Evolution Soccer, da gibt es jetzt ein Demo-Release, und zwar der 11. September diesen Jahres, da kommt die Demo für PlayStation 3 raus, einen Tag später am 12. September dann für Xbox 360. Wie gesagt, kommt hier nur für Current Gen. Mhm. Ich habe ein 10-minütiges Gamescom-Footage habe ich auf unsere Facebook-Seite mal geballert. facebook.com/4ecken211er. Dort könnt ihr euch das Footage mal angucken. Würden wir uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns da mal liken würdet, weil das ist dann natürlich so eine kleine Motivation, wenn man sieht, ey, das ist wirklich eine Sache, das gefällt den Lesern, den Hörern und so. Das ist wirklich super. Das motiviert einen natürlich auch ein bisschen. Ich habe einen Screenshot hochgeladen von irgendeiner Debug-Konsole der PlayStation, dass da die Demo schon gelistet wird. Mhm. Und ich habe dann noch ein Video hochgeladen. Das musste ich halt machen, weil es halt einfach das Ganze komplettiert über diese AFC Champions League, die wirklich nicht so interessant ist. Ansonsten, ja, das ist eigentlich das Neue. Dieses 10-minütige Gameplay ist ganz witzig. Barcelona gegen wen war denn das nochmal? Barcelona gegen Celtic, oder? Nee. Guckt es euch selbst an. Mailand oder sowas. 10 Minuten Gameplay, da könnt ihr euch nochmal die ganzen Menüs angucken, wie das im neuen Pro Evolution Soccer aussieht. Hat sich nicht großartig was getan, aber die Asiaten, die fahren halt ihre sehr biedere Schiene, ist völlig okay, geht zackig und man kommt klar. Könnt ihr euch angucken, 10 Minuten Gameplay ist wirklich schön, ihr könnt euch die ganzen Menüs angucken. Dann habe ich einen Bericht von der Sportbild Online auf unsere Facebook-Seite geknallt. Da könnt ihr euch die Gewinner und Verlierer der aktuellen Marktwerttabelle mal angucken. Auch äußerst interessant, ja. Äußerst interessant, wie ich finde, der große Verlierer Holger Badstuber wundert mich gar nicht so, weißt du? Na ja, gut. Das heißt, das kann sich aber auch ganz schnell wieder in die andere Richtung. Das kann sich ganz schnell wieder anders entwickeln. Und habe ich was zu FIFA gepostet? Ich weiß gar nicht. Ja, 90 Sekunden FIFA 14 Gameplay, da nochmal wirklich Next-Gen-Footage, sehr, sehr geil, bin ja sowieso gehypt. Das einfach vielleicht auch nochmal teilen, wenn ihr so nett wärt, einfach so eine Geschichte, wie zum Beispiel diese Robert-Enke-Geschichte, die ja wirklich knapp 800 Leute erreicht hat. Das ist wirklich sehr, sehr schön, dass ihr das auch mit den Leuten teilt und da weiter kommentiert und so. Das ist natürlich sehr, sehr schön, dass euch das gefällt. FIFA 14, reichlich Gameplay-Footage gibt es bei uns auf der Facebook-Seite und natürlich auch Pro Evolution Soccer. Da gibt es ja jetzt nicht die ein oder andere Meinung, dass das Pro Evolution Soccer mit der Fox-Engine fast so gut aussieht wie die Ignite-Engine auf den Next-Gen-Konsolen. Macht euch selbst ein Bild, guckt euch die Trailer an, habe ich alle gepostet. Guckt euch einfach mal die weiteren Kommentare an, denn ich bin nicht so ein Fan davon, dass ich immer einen neuen Post mache, sondern wenn ich da zu irgendeinem Spiel an dem Tag, zum Beispiel Pro Evolution Soccer 2014, was gepostet habe, dann tue ich da einfach neue Kommentare rein, dass einfach nicht alles zugespammt wird, weißt du? Ja, ganz genau. Hält die Sache auch ein bisschen übersichtlicher. Eben drum, Pocho, eben drum. Ja, das 10-Minuten-Gameplay von PES auf jeden Fall mal angucken, ist ein Blick wert, könnt ihr euch reinziehen auf facebook.com/vierecken211er und wenn ihr schon mal da seid, einfach liken, würden wir uns wirklich drüber freuen, motiviert uns ja auch noch weiter. Die aktuellen Podcasts werden ja dort auch immer gepostet, sowie auf YouTube, iTunes und bei Google+. Ja, was habe ich denn noch so notiert? Ja, den neuen Trailer habe ich auf Facebook. Die Demo kommt am 11. beziehungsweise 12. September. Das Spiel selbst kommt, meine ich, am 18. September, sofern ich das noch im Köpfchen habe. Also lange ist es nicht mehr hin. FIFA kommt ein bisschen später. So, dann noch mal kurz deine kleine Meinung zum Supercup, der jetzt am Freitag ist. Was meinst du, wer hat da die Nase vorn? Ich bin immer noch der Meinung, dass der FC Bayern da die Nase vorn haben sollte. Alleine von den Einzelspielern und so weiter ist er einfach dem FC Chelsea meiner Meinung nach überlegen. Natürlich ist die Frage, wie Mourinho da spielen lässt. Wenn er natürlich eine absolut defensive Mauertaktik wählt, wird es für den FC Bayern schwer, da die Lücke zu finden. Allerdings glaube ich schon, und wenn ich einen Tipp abgeben müsste, würde ich sagen 1-0 FC Bayern. Ich glaube nicht, dass Chelsea ein Tor schießen wird. Ist ja nicht so sein Metier, so jetzt unbedingt hinten sich reinzustellen. Nein, absolut nicht. Aber man weiß natürlich auch nicht, wie er jetzt mit Chelsea auftritt. Man hat das ja in den ersten Ligaspielen gesehen, dass er da doch wirklich eine schöne Art und Weise vom Fußballspielen wieder zelebriert. Auch Schüle macht meiner Meinung nach einen sehr guten Job bei Chelsea bisher. Die Frage ist natürlich, wie er das gegen den FC Bayern machen wird. Und ich bin halt der Meinung, dass Bayern gegen Chelsea kein Gegentor erhalten wird, selbst aber eins schießen kann. Und dass wir da zwar ein vielleicht etwas langweiligeres, aber eindeutigen Sieg des FC Bayern mit 1-0 sehen werden. Das wäre so meine Meinung dazu. Oh, wir haben einen Like dazu bekommen. Und so muss das doch gehen, ne? So muss das das freut doch richtig. Ach übrigens, bei 130 Likes bei Facebook holt sich Ricky eine Xbox oder PlayStation 4. Also eine Xbox One oder eine PlayStation 4. Da ist er sich noch nicht sicher. Also er möchte eine Xbox One, definitiv, ist halt einfach der shittigere Shit. Aber ich überrede ihn da noch, weil ich ja jetzt auf PS4 wieder zurücksteige, um da mit ihm dann FIFA 14 zu spielen. Also bei 130 Likes hat er gesagt, da würde er sich dann eine Xbox One holen und dann könnt ihr mit ihm da auch definitiv zocken. Das will er dann machen, er möchte sich FIFA 14 holen und dann mit fußballverrückten Podcast-Hörern regelmäßig zocken. Ja, also es liegt in eurer Hand. Absolut. It's in your hands. Ich glaube, dass die Bayern nicht erfolgreich sein werden am Freitag 20:15 auf Sky übrigens beim Supercup. Ich glaube, dass es da irgendwie so 1-2 oder 1-3 ausgeht. Also ich sehe, das ist einfach mein aktuelles Gefühl, dass die Bayern dort dem Ganzen noch nicht gewachsen sind. Andererseits ist es eine spezielle Situation. Große Atmosphäre, große Kulisse, großer Gegner. Guardiola gegen Mourinho, zwei Leute, die sich wirklich hassen. Das könnte natürlich dann nochmal den Extra-Pfiff geben. Wenn die Bayern alles abrufen können, was sie können, dann ballern wir die da aus dem Stadion. 2-0 ist dann also definitiv machbar. Aber wenn sie wirklich weiter so pomadig spielen, Ricky hat gerade geschrieben und schönen Gruß nicht an dich. Wenn das wirklich so sein sollte, dass sie so spielen wie in den letzten Wochen, dann glaube ich, dass es bitter enden wird für die Bayern. Wenn es aber wirklich der Fall sein sollte, dass der Guardiola-Mourinho-Heat auch die Mannschaft befällt, dann glaube ich, wird das nicht gut enden für die Chelsea-Raner. Ich freue mich schon auf André Schürrle und auf Eden Hazard. Das ist ja mein Lieblingsspieler, neben Cristiano Ronaldo übrigens. Ja. Eden Hazard finde ich einfach eine Bombe. Eden Hazard, den findest du einfach 1A. Ja, so könnte man auch meinen. Was hatte ich vorhin noch für einen Song kreiert? Das war ein Cover zum Song Movie Star. Ja. Und wie ging er noch? Sag's nochmal. Der Lettenstar. Genau, der Lettenstar Bastos, ne? Rudnevs. Rudnest war es. Kann man verwechseln. Kann man verwechseln, ja. Richtig, ja. Das werde ich dann mal singen, wenn... You think you are a Latin Star. Mhm. So, dann wollen wir mal gucken, was der vierte Spieltag für uns bereithält. SC Freiburg gegen den FC Bayern München, ja, jetzt schon Geschichte gewesen, war ein Spiel, was wirklich interessant war, denn man hat definitiv die Philosophie von Pep Guardiola sehen können. Viele Kurzpässe, viel Ballbesitz, keine Tore. Barcelona hat jetzt auch nicht so unbedingt die Torflut bisher entfacht. Auch nur 1-0 gegen Malaga, gegen den blonden Engel. Ja. Bernd Schuster. Und auch Real Madrid hat nur 1-0 gewonnen. Durch ein frühes Tor von Karim Benzema. Sieht sehr komisch aus, der Mensch mit Haaren. Ich kenne ihn nur halt mit Glatze. Ja, klar. Das ist mal so ein Ding irgendwie, so ein Muster reinrasiert, aber also mit Haaren komme ich da drauf nicht klar. So. Am Samstag, 15.30 Uhr, Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen. Sehr interessant. Sehr interessantes Spiel. Ich freue mich auch sehr darauf. Hoffe natürlich, dass sie zu Hause gewinnen können, die Borussia. Ich denke aber, das werden sie. Die Bremer ja an einem weiteren Argentinier für die linke Abwehrseite dran. Und die müssen da auch was machen, die Bremer. Ich glaube auch, dass die Gladbacher dort relativ klar gewinnen werden. 3-0 oder 3-1 sowas. Oh, ja. Dann Hannover 96 gegen Mainz. Ist noch nicht sicher, ob ich vor Ort bin und vielleicht dann in der 53. Episode vielleicht ein paar Impressionen dann dort erzählen kann. Aber 96 gegen Mainz. Mainz sehr, sehr gut drauf. Sehr, sehr gut drauf. Nikolai Müller, super geil. Der ewige Oka, Okazaki. auch hat sich sehr, sehr gut reingefunden in die Geschichte. Da passt wirklich von A bis Z Trainer. Sowieso top. Wenn auch ein Arschloch, aber macht er nichts. Ist ein super Trainer, für mich der nächste Nationaltrainer. Jogi Löw anscheinend vor Vertragsverlängerung, ich kotze ab. Ich glaube, das ist mit aller Liebe, das ist aber jetzt durch die 96-Brille ein 1-1. Was sagst du? Oder ein Unentschieden, wir möchten jetzt nicht unbedingt hier unsere Ergebnisse. Ja, ich habe es auch gerade so gedacht. Ich denke auch, dass es da in Richtung Unentschieden geht, ja. Ja, aber mit leichtem Vorteil. Für die Mainzer, ja. Aber du weißt, 96 zu Hause eine Mega-Quote. Hätten irgendwie in der Heimtabelle letztes Jahr wären wir knapp an der Champions League gescheitert. Eieiei. Ne? Also das ist schon geil. Heim sind wir eine Macht. Definitiv mit der Nordkurve da in Front. Das ist schon anscheinend, scheint das die Mannschaft so zu beflügeln, dass sie irgendwie auswärts da irgendwie Entzugserscheinungen haben. Ja. Werder Wolfsburg gegen die Hertha aus Berlin, die Überraschungsmannschaft vielleicht. Aktuell. Aber auch Wolfsburg nicht schwach. Also auch da ist wieder Potenzial für ein Unentschieden, aber ich sehe ein bisschen die Wolfsburger vorne bei dem Spiel. So leid mir das tut für die Herthaner, aber ich sehe da die Wolfsburger ein Stückchen vorne. Ich auch, sehe die Wolfsburger ganz klar vorne. Wie heißt der Stürmer von Bremen? Arnautovic. Ja. War ja jetzt unter der Woche in Wolfsburg. Aber, wie es hieß, nicht wegen dem VfL Wolfsburg, sondern er hat da irgendwie nur Naldo besucht. Ja, das macht man ja zwischendurch. Also da soll es wohl keine Verhandlung geben, dass Arnautovic zu Wolfsburg geht. Ist auch keine Verstärkung in meinen Augen. Wahrscheinlich nicht, nee. Da soll ja lieber der Bastost wieder fit werden, aber der Arnautovic ist, ich möchte, dass die Österreicher, den Österreichern jetzt irgendwie nicht auf den Schlips treten, aber ist für mich kein guter Spieler. Aber was weiß ich schon? Ich sage auch Wolfsburg, das Näschen vorn. Nürnberg gegen Augsburg. Super interessant. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich finde diese ganzen Konstellationen jetzt hier mit Tobis Club und Augsburg finde ich auch mega sympathisch. Auch die Nürnberger finde ich jetzt nicht scheiße. Finde ich auch sehr sympathisch. Da geht es schon so ein bisschen um die Zukunft. Ja, es ist eine Standortbestimmung irgendwo für beide Vereine. Und ich sag mal so, der Sieger dieses Spiels, wenn es einen Sieger gibt, der hat natürlich ein bisschen Luft. Der Verlierer steckt ein bisschen schon im Schlamassel. Aber auch da wieder Potenzial für ein Unentschieden. Allerdings sehe ich da die Nürnberger leicht vorne. Ah, Die Augsburger wollen ja noch mal was auf dem Transfermarkt wohl machen. In der Offensive hat sich ja der Boba, ne? Man kann ja halten von dem, was man will, ne? Ich meine, der ist mit Sicherheit ein bisschen out of shape, was ich so gesehen habe. Aber der hat ja so den gewissen Touch, hat er ja, ne? Der kann ja immer noch was reißen. Wem erzähle ich das? Du bist ja ein alter Bobadilla-Fanboy, ne? Ich war sein persönlicher Assistent damals. Pocho loves Bobadilla.org hast du ja dir sichern lassen, ne? Ja, damals. Übel jetzt, dass er jetzt so lange fehlt. Das finde ich echt mal mega scheiße. So, weißt du, die Augsburger wagen es, so einen Spieler zu verpflichten mit einem gewissen finanziellen Risiko, aber auch ein sportliches Risiko, und dann verletzt er sich irgendwie nach 20 Minuten oder sowas. Ja, noch nicht mal, glaube ich. Es war eine sehr, sehr kurze Zeit. Das heißt, er konnte noch also gar nicht zeigen, was in ihm steckt und so. Und das finde ich echt bitter. Mann, die Augsburger. Das, glaube ich, ist der Prototyp eines Unentschiedens, aber eines keines langweiligen Unentschiedens, aber eines Unentschiedens. Ich sag mal keine Zahlen, weil wir wollen ja auch noch tippen dann, ne? Der HSV gegen Eintracht Braunschweig. Pocho, ich weiß, ich nerve dich ein bisschen damit, aber auch das finde ich mega geil, das Spiel. Alter, HSV liegt in Scherben, Braunschweig 0 Punkte. Ja, scheiße. Was sagst du denn da? Ich muss auch dazu sagen, ich gehe am Samstag wahrscheinlich bis 15 Uhr arbeiten, werde dann so schnell wie möglich nach Hause fahren, um natürlich auch diesen Bundesligaspieltag zu sehen. Das Spiel ist natürlich alleine deswegen interessant, weil der BTSV halt noch nicht so wirklich in unser aller Köpfen ist oder von den Leuten, die vor 27 Jahren vielleicht die Bundesliga verfolgt haben, da schon. Bitte? Kumbela ist zurück. Ja, und das zeigt natürlich dann auch, dass er da ein bisschen was reißen kann. Es wird sicher nicht einfacher für den HSV, solche Gegner vor der Brust zu haben. Und darum sage ich da auch wenn es dir vielleicht nicht gefällt, da wird Braunschweig gegebenenfalls gewinnen. Alter, es könnte in alle Richtungen gehen, ne? Ich glaube, ein Rechtsverteidiger oder irgendein Verteidiger von den Braunschweigen hat sich verletzt. Ist wohl auch relativ heftig. Hart. Ich weiß es nicht, das muss ich dann spontan bei Kicktipp entscheiden. Gefühlt sehe ich da irgendwie den HSV vorn. Okay. Weiß aber nicht warum. Hi. Ja, wahrscheinlich, weil du den BTSV hast, sagen wir es doch mal so. Sage ich nichts zu. Sage ich nichts zu, kann ich nichts zu sagen, weil ich muss hier als Moderator. Natürlich, dass du unparteiisch bist, ist natürlich klar. Sieht man auch im tollen Shop von uns. Wie unparteiisch du bist mit dem BTSV-Fanshirt, was ihr da auch bestellen könnt. Ja, für alle Freunde des BTSVs, geht mal an unseren Shop, klickt da mal die Seiten ein bisschen durch und bestellt euch einfach ein T-Shirt. Schalke. Oder eine Tasse. Oder eine Tasse oder ein Shopper. Oder eine Handyhülle. Oder ein Trick. Button. Ein Button. Ne? Jets. Einen kleinen Button. Taler. Schalke 04. Gegen Bayer 04 Leverkusen. Vielleicht schon mit Dennis Aogo? Ja, er soll ja angeblich schon trainieren morgen beim FC Schalke, wie ich Horst Held zitieren darf. Ich denke, er wird dann auch spielen, ja. Das Ergebnis. Was glaubst du, links Mittelfeld oder links Abwehr? Also sprich, Fuchs, der Fuchs, tut mir leid. Kann dem mal bitte jemand sagen, lieber Christian Fuchs, setz dich mal hin. Ne? Wo siehst du deine Stärken? Ja, meine Stärken sind im Flankenbereich, im Abschluss auch definitiv. Einwürfe kann auch ganz gut. Einwürfe hat er auch gut drauf, grundsätzlich alles in der Offensive. Christian, wo siehst du deine Schwächen? In der Defensive. Christian, wo spielst du denn immer? Links hinten. Aha. Merkst du was, ne? Merkst du was? Warum? Sprich doch nichts dagegen, dass du einfach sagst, hier Krischi, du alte Socke, du alte österreichische Socke, oder ist der Schweizer? Ich glaube, der ist Österreicher, ne? So, Kapitän, glaube ich, ne? Krischi, mein Gutster, was hättest du dagegen, wenn du einfach im linken Mittelfeld spielst? Was hast du dagegen? Bitte, mach doch einfach mal! Na, da kann man dann halt den Tausch machen. Aogo auf die linke Abwehrseite. Aber Fuchs ist doch gesperrt, oder? Der hat doch einen Platzverweis gehabt, oder? Das stimmt, das auch in Hannover. Das fand ich auch ein schönes Bild, ne? Hövedes, Husti. Das war ganz cool, so, weißt du, so die eigentlich Gegner so, oh, guck mal hier, ey, was macht eine Schiri da für einen Quatsch? Aber den Christian Fuchs finde ich begnadet in allen Belangen, außer einer Verteidigung. Da finde ich den wirklich, also grottig. Ja, Dennis Aogo kann gut sein, dass der schon hinten links spielt. Ich weiß auch gar nicht, was mit diesem Kolasinac hinten ist. Den finde ich auch echt klasse. Das ist ein super Junge. Deutscher U-Nationalspieler. Ich finde den Bombe, den Jungen. Aber was da mit dem Kolasinac gerade los ist, ob der noch verletzt? Der war verletzt, aber ich meine, der ist nicht mehr verletzt. Also, mal gucken. Der hat ja auch in der Rückrunde letztes Jahr den Fuchs verdrängt auf der linken Abwehr, auf der LV, sage ich jetzt mal. Mhm. Im OLV, oder? Fast schon. OLV, ja. Ja. Hm? Der orale Linksverteidiger. Der offensive Linksverteidiger. Hm. So, dann kommen wir, was haben wir da gesagt? Schalke oder Leverkusen? Leverkusen, glaube ich, oder? Hat die Nase vorne. Leverkusen ist im Moment einfach richtig gut drauf. Die haben, da passt die Mannschaft einfach zusammen. Die haben offensiv richtig was zu bieten und richtig Leute, die richtig gut drauf sind, wie sagt man jetzt, Samson? Samson. Ja, Samson. Und ich glaube schon, dass sie da die Nase vorne haben sollten. Was natürlich die Situation, und das zeigt natürlich auch den interessanten Faktor, den du eben genannt hast, was die Situation dann gleichzeitig für Jens Keller nicht einfacher macht. Auch ich sehe da Bayer Leverkusen eigentlich sogar klar vorne. Oh, klar? Okay. Dann VfB Stuttgart, das Debüt von Thomas Schneider gegen mit Hertha BSC, die Mannschaft der Stunde, Hoffenheim. Ich gucke sie mir gerne an. Mir gefällt das wirklich äußerst gut. Gerade dieser Kevin Volland, der begeistert mich absolut da vorne. Nerven mich die Leute immer. Das sind immer noch die Nachwehen nach dieser Party, weißt du? Aha, okay. Hab übrigens ein Hausverbot dort jetzt. Ja? Mhm. Schön. Schön, ja. Bin auch, echt, ihr, so mein Umfeld sind die einzigen Leute, die sagen, ja, schön. Ja, was soll ich dir sagen? Also jetzt mal ganz ehrlich, es geht dir doch total am Arsch vorbei, ob du in irgendeiner Spelunke in Wolfsburg Hausverbot hast. Du hast doch einen spaßigen Abend, das ist die Hauptsache. Also, vor allen Dingen, ist ja nicht so, als wenn ich jetzt mit Absicht irgendwie ein Randale-Bruder wäre. Da ging das gerade mit mir durch. Ich hätte es definitiv sein lassen sollen, mir mal gleich 3 Havanna-Cola zu bestellen. Ja, aber wenn die so blöd sind und so langsam im Nachschenken sind und nur halbe Gläser da hinstellen, dann sitzt es ja selber schuld, wenn das Interieur der Leute kaputt geht. Müssen sie ja auch mal drüber nachdenken. Also definitiv. Also es ist ja nicht so, als wenn ich jetzt hier irgendwie ein Typ bin, der irgendwie so ein Randale-Bruder bin, aber ja, habe ich halt einen über den Durst getrunken und dann macht man halt mal die Sanitärbereiche kaputt. Ja, eben. War ja auch nicht schön anzusehen. Die mussten den auch mal renovieren, den Sanitär. Ich habe übrigens gerade ein Video von den Sanitärbereichen gekriegt. Das macht es dann übrigens nicht auf Facebook. Nein, das wird es nicht geben. Das wird sehr, sehr spannend, Alter. Hoffenheim, Mannschaft der Stunde. Stuttgart muss delivern. Thomas Schneider muss delivern. Er hat jetzt am Donnerstag das schwere, schwere Spiel, Qualifikationsspiel. Ne? Feuertaufe, ja. Die Millionen Feuertaufe, ja. Hat es ja gesagt. Ne? Ja, ja. Was sagst du? Ich glaube, Hoffenheim hat aber die Nase vorn. Ich glaube auch. Hoffenheim schwebt im Moment irgendwo auf Wolke 7, spielt richtig guten Fußball. Die Kamelle haut er hier raus. Und, und spielt auch richtig interessanten, überzeugenden Fußball, komischerweise. Aber Gisdol scheint die Mannschaft zu erreichen. Auch da sehe ich, genau wie du, die TSG vorn. Oh, hi der Daus. Dann der Abschluss des Spieltags. Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Dickes Spiel. Wird ein Offensivfeuerwerk. Mhm. Ich sehe mindestens, ich sage nicht für wen und auf welcher Seite, ja. Ich sehe mindestens 6 Tore in diesem Spiel. Ach, nee. Mhm. Okay. Okay, ich habe nach dem Braunschweig-Spiel bin ich nicht mehr so der Meinung, dass Dortmund jetzt diesen Swag aus der letzten Saison mitnimmt und wirklich alles in Grund und Boden spielt. Aber ich sehe immer noch Leverkusen und Dortmund. Vom Rhythmus her sehe ich vor Bayern, was nicht bedeuten soll, dass Bayern am Ende nicht Meister wird. Aber vom Rhythmus her glaube ich, dass Leverkusen und Dortmund wirklich im Moment das Näschen vorne haben, im Gegensatz zu den Bayern. Aber das wirkt alles ein bisschen homogener, habe ich so das Gefühl, bei den Mannschaften als bei Bayern. Mhm. Also ich glaube aber auch, also ich bin der Meinung, Dortmund hat dort seine Nase vorn. Poccio. Ja, bei mir genauso. Wie gesagt, 6 Tore in diesem Spiel. Der Alex Meyer, ich habe ja das Gladbach, das Dortmund, Mann, das Frankfurt gegen, wie heißt denn? BTSV, so heißt sie. So heißen sie. Habe ich ja fast ganz gesehen und da hat mir der Alex Meyer sehr gut gefallen. Es ist so eine Art Führungsfigur geworden, hätte ich niemals gedacht. Ich fand den immer ein bisschen hüftsteif, ein bisschen den ewigen Zweitligaspieler, aber der gefällt mir sehr gut. Er ist unglaublich effektiv, das muss man dazu sagen. Ja. Und das hat ja auch nicht umsonst in der letzten Saison richtig viele Tore geschossen. Und ich glaube auch nicht, dass das in dieser Saison weniger wird. Ich denke, dass Alex Meyer wieder der Top-Torschütze der Frankfurter Eintracht wird, wenn keine Verletzung oder ähnliches dazwischen kommt. Und man hat das ja auch in den ersten Spielen gesehen, wenn Alex Meyer gut drauf ist und wenn Alex Meyer die Tore schießt, dann gewinnen die Frankfurter auch. Und er ist ein unglaublich wichtiger Spieler für die Frankfurter Eintracht. Ja, hätte ich nicht gedacht. Wirklich Hut ab. Klasse, klasse Typ. Und sehr ehrlich, dass da auch im letzten Spieltag mit den Bayern da die Geschichte, super, super. Klasse, wirklich muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da hätte man den vierten Spieltag auch abgefrühstückt. Dann möchte ich noch kurz zu einer, ich möchte sagen, eher unangenehmen Geschichte kommen. Nicht für mich. Und zwar kommen wir zum Tippspiel. Ach so. Ja, ich hatte gerade Ricky schon mal drauf angesprochen. Aber komischerweise die Leitung eingestellt. Ja, in der Berliner Pampa muss es da wohl ein Funkloch gegeben haben. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich klicke gerade mal auf unsere Tippspielseite. Die ist wirklich, ich gebe es zu, Leute, die ist wirklich mehr als rudimentär, aber da sieht man halt alles, was man wissen muss. Ne? Ich finde es auch ganz cool, dass man dort ganz klar sieht, was wir tippen. Ja, das soll ja auch jeder sehen und da darf auch jeder gerne seinen Kommentar zu abgeben. Aber das Schöne an dieser Seite ist natürlich auch, dass man erkennt, wie gleich, aber doch wie unterschiedlich die Tipps unter uns dreien ist. Das ist richtig interessant zu sehen und macht natürlich auch das Fußballgucken für mich in den ersten vier Spieltagen unglaublich interessant, weil ich bei jedem Spiel denke, oh Gott, hoffentlich schießt der jetzt kein Tor. Oh Gott, warum ist da jetzt das Unentschieden gefallen? Ach du Kacke, ich stehe ja immer noch ganz weit hinten. Und ja, so ist es leider im Moment. Ich fange mal an mit dem Klassement. Ich fange hinten an. Ja, das ist nett von dir. Ja, ich fange hinten an auf Platz 3. Konnte sein Platz. Entschuldigung. Du, Potschak, ja. Kotze dich ruhig aus. Ich trinke noch mal einen Schluck. Rockstar, no Zero Sugar. Sugar Free, Tropical Fruit Flavor, Bitch. Oh. 500 Milliliter, Triss. Rockstar Zero Sugar is designed for those who lead active and exhausting lifestyles. So, Pacho, ich glaube, mehr braucht man über meine Person in dem Fall gar nicht sagen. Nee, der ist für dich gemacht, der Drink. Ja. Ich fange dann, oh, jetzt ist hier gerade mein Akku leer. Vom Notebook. Vom Notebook. Auf Platz 3. Können wir überspringen. Bist der ich mache es mal der Komplettheit halber. Ist der Pacho mit 28 Punkten. Ja, ja. Und 0,5 Tagessiegen. Auf Platz 2. Ein Platz gefallen. Ah, schade, Mensch. Hätte es ihm ja gegönnt. Da ist Matthew Black, a.k.a. Ricky Palm. Wenn ihr wirklich großartige Audioboos hören wollt, dann sucht bei Audible Ricky Palms Audioboos. Bei iTunes meinst du, ja. Bei iTunes gibt's auch, ja. Bitte. Einfach den Podcatcher rein damit. Podcatcher. Bin ich jetzt übrigens auch bei iTunes mit meinen Audioboos. Ja, und auch die sind 1A. Chris Enigma, wenn ihr ein bisschen über Spiele erfahren wollt, Chris Enigma. Chris, normal, dann kommt ein großes E, dann kommt ein N, dann kommt eine 1, Obacht, und dann kommt GMA. Einfach bei iTunes suchen, mich abonnieren, 5 Sterne geben, würde ich mich sehr, sehr freuen. Wenn ihr ein bisschen mehr über den Summer of Arcade, der ja aktuell bei Xbox Live für Furore sorgt, möchte ich fast schon meinen, erfahren wollt, dort habe ich alle 4 Spiele mal angezockt. Und ich schweife aber ab, tut mir leid. Auf Platz 2, Ricky aka Matthew Black, das ist ja sein Künstlername, mit 38 Punkten und einem Tagessieg hat er dort leider die Führung verloren gegen einen namens Chris, okay, mit 14 Punkten an diesem Spieltag, 1,5 Tagessiegen und damit auch auf Platz 1 und natürlich auch mit seinen 41 Punkten auf Platz 1 und damit endlich an der Spitze des wohl excitingsten Tippspiels aller Zeiten. Most electrifying Tippspiel of all time. Ich habe mich nach oben gekämpft, Pocho. Mhm. Nach oben geschlafen hast du. Ja, nein, so möchte ich das gar nicht sagen. Ich habe natürlich Sachverstand. Ricky hat aber auch schon gesagt, das lag an der Tastatur. Er hat sich jetzt eine neue Tastatur gekauft. Ich glaube auch. Hm? Ja, und ja, mit 41 Punkten. Es sind nur 3 Punkte Vorsprung zum zweiten. Aber gut, wir haben jetzt bei dem Dienstagsspiel Bayern gegen Freiburg jetzt noch nicht großartig gepunktet. Nee. Wie alle drei jetzt nicht. Nee. Aber es kommen ja noch ein paar Spiele an diesem Spiel. Es kommen noch so 8. Hm? Freue ich mich drauf, freue ich mich wirklich drauf. Ach, und, aber wie Bolle, ey. Könnt ihr auf unsere Page gehen, vierecken2elva.wordpress.com, /Tippspiel, einfach das Tippspiel anklicken. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas auf unserer Page? Auf unserer Page nicht, aber wir sollten diesmal auf jeden Fall nicht die Tops und Flops vergessen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wollte ich mir als Rausschmeißer eigentlich aufheben. Als Rausschmeißer? Ja, ja, so ist er. Er hat immer den ganzen Ablauf schon im Kopf. Habe ich ihn mal ausnahmsweise. Ich wollte noch ein bisschen mich anbiedern und sagen, Leute, wirklich freuen würden wir uns, wenn ihr uns bei Twitter followen würdet, @vierecken2elver. Dort da brauchen wir echt noch ein paar Follower. Ja. Da sind wir noch. Also wenn wir da die 100 voll kriegen würden, wäre auch toll. Das würden wir uns sehr freuen. Dort bekommt ihr immer natürlich verretweetet die aktuellste Folge von Vierecken2elver. Aber ist meiner Meinung nach das Wichtigste an diesem Account ist, ihr bekommt dort die aktuellsten Transfergeschichten noch, die aktuell noch am Laufen sind. Da gibt es ja nun wirklich einiges noch, jetzt kurz vor Toreschluss. Ihr bekommt dort Verletzungen geretweetet, wie zum Beispiel jetzt ganz brandaktuell natürlich von dir in dieser Sendung erzählt wurde, dass Schollei jetzt glücklicherweise, möchte ich fast schon meinen, sich stark verletzt hat. @vierecken2elver, dort könnt ihr uns followen, würden wir uns wirklich sehr freuen. Unter dieser Ausgabe werde ich auch nochmal Pocho, mein und Rickys Twitter-Account vermuscheln. Könnt ihr uns dann persönlich auch nochmal followen, würden wir uns auch natürlich dort sehr drüber freuen. Ihr könnt auf unseren Shop gehen. Dort gibt es jetzt nämlich das brandneue 2013er, 2014er 4x12er Fan-Trikot. Pocho und ich haben es uns schon 14 Mal gekauft, aber jetzt kommt's, wir haben uns gedacht, ihr seid wirklich die großartigsten Hörer aller Zeiten. Wenn ihr eine Fußballmannschaft habt, dann bestellt 10 Trikots, Entschuldigung, bestellt 10 Trikots und ihr bekommt das 11. dazu, müsst es aber bezahlen. Also wenn das, ey, das ist das Service überhaupt. Ja, oder? Absolut. Und das Beste daran ist, ja, das 11. kostet genauso viel wie das 10. Leute, also mehr können wir wirklich nicht für euch tun. Für 18,90 Euro, diesmal wirklich nicht mal 50 Cent Aufschlag. Ich wollte wirklich keinen Spaß. Wir machen mit diesem T-Shirt 0 Gewinn, weil ich finde, es ist einfach es ist so, zeigt ihr wirklich wahre Flagge. Ganz genau, das ist die Flagge, die ihr dann nach außen tragt, sozusagen. Mit der Rückennummer 42, der Vierecken2elver Podcast. Ich finde es ein schönes Trikot. Gibt es in 3 verschiedenen Farbvariationen, aber die einzig wahre ist natürlich die grüne. Die grün-weiße Variante. Wir würden uns mega freuen, wenn ihr da mal euch eins bestellt oder einen Button bestellt oder eine Handyhülle. Wir hatten es ja gerade schon alles aufgezählt. Eine Einkaufstasche, eine Tasse, normale coole T-Shirts, wie zum Beispiel BTSV. Noch nie gehört. Oder zum Beispiel Hashtag Maserati Max. Gibt es auch ein Shirt von uns. Ne? Alles bei uns erhältlich. Alles im Shop. Alles von uns im Shop würden wir uns wirklich sehr, sehr freuen. Wenn ihr uns dann auch einfach mal ein Bild schickt, vielleicht wie ihr es tragt, irgendwie im Stadion oder so. Das wäre cool, ja. Das kommt dann auch direkt auf die Facebook-Seite, wenn die Leute damit einverstanden sind. Ich würde sagen, garantiert. Ich gehe noch einen weiter. Mhm. Wenn ihr euch wirklich so ein T-Shirt bestellt, Hashtag Maserati Max oder was haben wir denn da alles? Oder das Trikot einfach, 4x12er, das Fußballtrikot. Oder was haben wir denn noch für T-Shirts? Wir haben noch den 4x12er Podcast, leider geil, um auch ein bisschen Farbe zu bekennen, genau. Stuttgart und Fußball? Fragezeichen, das zum Beispiel, oder Keep Calm and Listen, 4x12er, diese ganzen Geschichten. Wenn ihr damit einfach ein Foto von euch machen würdet im Stadion, würde ich euch einfach auch von iTunes das Coverbild spendieren. Also wenn dann jetzt meinetwegen zur 55. Ausgabe ihr um dem Zeitraum im Stadion wart und habt irgendwie mit eurem 4N211er Handy-Design gerade telefoniert oder habt euer Fans 4N211er Shirt an, Hashtag Maserati Max Shirt, was auch immer, habt es an und schickt uns damit ein Foto, würde ich sogar so weit gehen, dass ich anstatt des normalen 4N211er Logos einfach dieses Bild benutze. Und ja, ey, ich finde dieses Trikot, finde ich so geil, ich glaube, ich shoppe mir jetzt eins. 18,90 €, es ist wirklich so ein Trikotstoff, also wirklich ein Trikot. Ein Trikot. Es ist ein Trikot. Innerhalb lieferbar in 1 bis 2 Werktagen. Also wirklich. Der ist heute bestellt, morgen da. Heute bestellt und zum Wochenendspiel da. So ist es nämlich. Ne? Da kann man nämlich direkt mal Farbe bekennen. Absolut. Würden wir uns wirklich sehr, sehr freuen. Wie gesagt, der Deal steht, wenn ihr euch ablichtet mit im Stadion oder vorm Stadion oder wie ihr gerade irgendwie den Podcast hört, etc. Bekommt ihr das Cover gesponsert, spendiert von uns und ja, das finde ich ist doch eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Neues Trikot haben wir, Ricky haben wir jetzt auch, der ist jetzt regelmäßig bei uns in der Sendung, also wenn es wirklich eine Frage gibt, eine sehr gute Frage, meinetwegen, die nur Ricky beantworten kann, dann rufen wir ihn ab jetzt immer an und weil es gibt ja auch den einen oder anderen, der soll Ricky ganz gerne mögen. Wenn ihr mehr von Ricky hören wollt, da, guck mal, da habe ich noch eine kleine Idee. Dann geht auf mmaradio.wordpress.com. mmaradio.wordpress.com. Dort gibt es ein kleines neues Projekt von Ricky und so einem anderen Bekloppten. Dort wird über die UFC gesprochen, grundsätzlich über die ganze UFC-Lage bei uns gerade in Deutschland. Wenn ihr, wie ich zum Beispiel, ein absoluter Idiot in Sachen MMA, Schrägstrich, Bellator, Schrägstrich, UFC seid, dann hört euch diesen Podcast an, weil ich mache auch dort mit, kann man fast meinen. Aber ich bin da eigentlich nur da, um zu lernen. Ich höre nur zu, ab und zu sage ich mal einen Spruch und dann bin ich auch wieder für eine Dreiviertelstunde ruhig. Also ich stelle da nur die doofen Fragen. Ricky ist wirklich der Mann, der wirklich da die Ahnung hat und auch zu Recht. Dort da die Ahnung hat und wenn ihr wirklich mal ein bisschen mit in die Welt des Mixed Martial Arts kommen wollt, bisschen in die Welt der UFC kommen wollt, dann hört euch diesen Podcast an, von mir aus die 0. Ausgabe, dort erklären wir euch mal ganz kurz, was wir eigentlich vorhaben mit euch. Die 3. Ausgabe ist ein bisschen länger geworden, weil wir 3 Events besprochen haben, weil Ricky ja jetzt im Urlaub ist und ja, einfach auf YouTube, auf iTunes oder auf der Page mmaradio.wordpress.com einfach mal anhören. Würden wir uns sehr darüber freuen, wenn es auch dort ein bisschen Feedback gibt. Ist wirklich noch eine ganz kleine Geschichte. Haben da gerade mal irgendwie bei iTunes, weiß nicht, 90 Subscribers und so. Ganz, ganz klein. Ist auch erst seit 3-4 Wochen am Leben. Mhm. Und aber was man auf jeden Fall noch sagen muss, auch auf der WordPress-Seite von MMA Radio kann man sich auch die ganzen Free-Fights angucken, die die UFC so raushaut. Und das ohne irgendwelche Umwege, das bei YouTube zu suchen und so weiter. Einfach mal, wenn man, auch wie ich, einfach ganz, ganz neu in die Sache reinstartet, ist das wirklich die beste Alternative, weil man da halt wirklich mit den Leuten, denen man gerne zuhört, und das sind die Leute, die uns ja auch hier zuhören, da merkt man dann einfach auch, dass dieser Sport an sich gar nicht so schwer zu verstehen ist, man muss sich nur damit mal auseinandersetzen. Und die schönste und beste Alternative ist da eben dann mmaradio.wordpress.com. Sehr schön. Ach ja, wenn ihr auf unsere Page geht, 4n211.wordpress.com, dann gibt es dort da den Reiter MMA Radio. Kann man fast meinen, oder so heißt er? Ja, so heißt er. Die alte Sau, du. Einfach mal anklicken, ihr werdet direkt auf die Page rübergeleitet und könnt da mal ein bisschen rumklicken, ihr könnt euch da die Rankings mal angucken, guckt euch die Free Fights an, wenn ihr noch vielleicht alte Fans von der WWE seid, die uns hier anhören, dort haben wir auch einen schönen Free Fight von Brock Lesnar und Frank Mir. Brock Lesnar sollte ja dem einen oder anderen WWE-Fan nun wirklich ein Begriff sein. Ja, ich glaube, wir haben genug Werbung für Fremdpodcast gemacht, ne? Oder eigentlich ist ja kein Fremdpodcast, ist ja der Partnerpodcast. Ein Schwesterpodcast. Ja. Ein Bruderpodcast? Es ist schon eher fast ein inzestiöser Podcast. Ja, könnte man fast sagen, ja. Ja, geht auf unseren Shop, klickt auf das Tippspiel, auf die FIFA-PES-Geschichte. Dort, wie gesagt, habe ich nochmal für die E360 und Xbox One die ganzen Legenden nochmal niedergeschrieben. Könnt ihr euch nochmal reinziehen, was dann dort auf euch wartet. Ich guck nochmal kurz auf Spox, ob es eine neue Geschichte alles begann mit Ella Fjöller-Nölkjöl. Mhm. Nö, sonst gibt es gar nichts Großartiges. Wie gesagt, unsere vier Mannschaften in der Champions League haben relatives Losglück wohl. Morgen sind in den Töpfen vorn mit dabei. Und facebook.com/Firken211er würden wir uns wirklich sehr freuen, wenn ihr uns da einfach nur liken. Ich meine, ich kann es verstehen, ja, oh ja, Mensch, was soll ich denn da? Aber geht einfach mal drauf, nicht unbedingt um diese Podcast-Ausgabe zu konsumieren, nein, um einfach mal von FIFA oder PES die aktuellsten Trailer euch anzugucken. Ich verlinke, wie gesagt, auch immer den ein oder anderen Blogpost von Sportbild, Spox, Kicker etc. Könnt ihr euch vielleicht nochmal angucken, was da vielleicht relativ interessant für euch wäre. Und wenn ihr dann schon mal auf der Page seid von uns, auf der Facebook-Seite, dann einfach mal ein Like geben. Wirklich, es ist einfach nur eine Freude für uns so. Wir verdienen ja kein Geld mit. Und Pocho, am Ende wirklich, jetzt bin ich wirklich unglaublich gespannt. Die Tops und Flops, wir haben es in der letzten Ausgabe vergessen, aber ich habe es ja in schriftlicher Form nochmal nachgereicht. Was ist dein Flop? Der Flop. Der Flop. Der Flop. Jetzt noch Flubber? Ja. Schön, schön. Kennst du noch den Blub, um den mit dem Flop zu vergleichen? Ja, der Flop. Wir beziehen uns da ja sehr auf das Wochengeschehen. Ja. Und der Flop ist für mich ganz klar in dieser Woche das Verhalten mancher, und da will ich keine bestimmten nennen, weil es passiert halt überall, das Verhalten mancher Funktionäre und beziehungsweise Vorsitzenden, die sich halt überall einmischen, jetzt am Beispiel vom HSV. Natürlich hat der Mäzen da ein Mitspracherecht, weil er viel Geld reinbringt und so weiter, aber ich halte es trotzdem für einen Flop, wenn jemand von außerhalb, der eigentlich nicht viel Kennung vom Fußball hat, sich so in das Tagesgeschehen einmischt. Das ist für mich wirklich ein Flop, der nicht nur bedenklich ist, sondern der sogar sehr, sehr gefährlich ist. Denn dann haben wir irgendwann auch solche Verhältnisse wie Chelsea und so weiter mit Abramovic und so weiter. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das in der Bundesliga wollen, auch nicht in der 51. Saison. Darum für mich der Flop, das Einmischen von Geldgebern von außerhalb, die sich dann ins Tagesgeschäft der Bundesligisten einmischen. Ich habe ja jetzt die 111. Ausgabe des Reingemacht-Podcasts gehört und dort hat der Hobbs gesagt, der wirklich beinharter HSV-Fan ist, ihm ist es gar nicht so unrecht, dass der HSV im Moment eine eher Talfahrt durchlebt, weil durch diese negative Geschichte ist es die einzige Möglichkeit, dass das komplette System mal in Frage gestellt wird. Ne? Und das finde ich wirklich eigentlich eine interessante Lösung. Natürlich möchte er nicht, dass sein Club absteigt, aber er findet das jetzt gar nicht so unpassend, dass jetzt gerade, wo sowieso diese ganzen Diskussionen ausbrechen, dass das dem Verein auch sportlich gerade nicht so gut geht. Also find den Ansatz vom Hobbs auch wirklich interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, wie gesagt, diese verkrusteten Strukturen da beim HSV, ich kenne mich da natürlich jetzt nicht so großartig aus, aber finde das auch wirklich bedenklich. Mein Flop ist der HSV. Ach. da rotze schon. Also da sind wir aber schon mal ein bisschen einig irgendwo. Möchte ne? ich auch was meinen. Also grundsätzlich diese ganze Geschichte da um den HSV rum finde ich auch wirklich ganz, ganz schlimm. Dein Top? Mein Top wird vielleicht die Leute ein bisschen überraschen. Mein Top ist das Verhalten von Hertha BSC. Und zwar nicht in der Hinsicht, dass was da passiert ist mit diesem Lolita-Sache, das ist natürlich zu verurteilen, wenn da wirklich drei Männer über eine Minderjährige drüber rutschen. Entschuldigung, wenn ich das so ausdrücke. Aber Hertha BSC hat die Sache nicht irgendwie groß verneint, hat die nicht groß breitgetreten und sie haben auch noch reagiert. Sie haben nämlich gewonnen. Und irgendwo, glaube ich, muss man das als Top rausstellen, weil die Mannschaft funktioniert trotzdem. Auch wenn im Moment wirklich ein bisschen Rumoren ist und so weiter. Man weiß ja auch nicht, ob dieser Bericht der BZ wirklich stimmt. Das kann man auch nicht sagen. Aber mein Top ist halt dieses Verhalten. Und ich muss leider noch einen halben Top dazu hauen, der mir unglaublich wichtig ist. Das ist das Fanverhalten der Fans untereinander, die wirklich zueinander stehen. Die ganzen Ultras stehen zueinander, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt derjenige bin, der jetzt im Block steht und sich da als Ultra irgendwie dekadiert oder so. Aber diese Fans muss es geben, meiner Meinung nach, im Fußball. Es muss diese Hardcore-Fans geben. Und dass die sich im Moment alle so zusammenschließen, auch Dortmunder mit Münchnern und so weiter, was man ja sonst nie gesehen hat, das halte ich wirklich für einen absoluten Top. Genauso wie das Verhalten der Hertha gegenüber diesem Bericht der BZ über dieses Lolita-Problem. Finde ich auch. Gerade so Geschichten wie mit Enke, dass da irgendwie Follow Your Keeper, ne, dass man den 96-Fans irgendwie den Tod wünscht. Ja. Das ist irgendwie, da verstehe ich auch wirklich überhaupt nichts mehr. Also natürlich, ne, wenn ich jetzt sage, hier oh, Dortmund, scheiße und so, ja, Mensch, dafür ist der Sport da, dafür ist die Bundesliga da, dass ich jetzt nicht jeden unbedingt so toll finden muss, aber wenn Respekt habe ich vor jedem da bei den Dortmundern. Ich, wie gesagt, Gündogan ist mit meinem Lieblingsspieler. Auch wie das da abläuft, finde ich alles großartig, aber dass man sich da in die Fresse hauen muss und so, das geht gar nicht. Der Spaß komplett bei mir auf und Respekt vor den ganzen Dortmundern und so, aber es muss ja jetzt nicht unbedingt mein Herzensverein sein. Also, nee, absolut. Muss ja nicht. Mein Top ist Pocho. Ich bin gespannt. Wie ein unser, unser Stürmer, der uns zur Weltmeisterschaft schießen wird. Nicht Miroslav Klose, der unglücklich gespielt hat jetzt unter der Woche mit Lazio. Auch nicht Mario Gomez, der da irgendwie den Pfosten fast krumm geschossen hat. Mein Top dieser Woche ist ganz klar Nikolai Müller. Boah. Granate, der Junge. Das ist aber eine Aussage, ne? Granitchen. Den jetzt schon in der Nationalmannschaft zu sehen und alles ist schon eine Aussage. Ich sehe den in der Nationalmannschaft. Das ist ein Stürmer, wie er jetzt aktuell gefragt ist. Ne? Kleinbändig, quirlig und abschlussstark. Also Nikolai Müller, herzlich willkommen. Tja, ich meine, das ist sozusagen sein erster Titel, der Top bei Chris von Vierecken 2-Elber. Schön. Ja. Das hast du schön rausgewurschtelt sozusagen. Schön. Aber ich glaube auch zu Recht, oder? Absolut, das hätte ich gesagt, wenn ich es nicht so sehen würde. Wollen wir mal die Torjägerkanone kurz gucken? Die Torjägerkanone? Kanone. Finde ich das hier auf bundesliga.de bestimmt, oder? Bestimmt. Ich glaube, sowas gab es früher auch immer im Videotext, oder? Torjäger, da ist er. Und da ist er. Nikolai Müller mit 4 Toren auf Platz 1. Ja. Sagt einiges, ne? Wie alt ist denn der Junge? Der darf eigentlich auch noch nicht so weit über 20 sein, oder? Finde ich super. Auf Platz 2 Anthony Modest mit 3 Toren von Hoffenheim und dann Sidney Sam schon mit 3 Toren. Adrian Ramos mit 3 Toren. Aubameyang mit 3 Toren, Sami Alagui, auch überraschend der Junge. Gut, guter Junge. 3 Tore. Dann auf führt die Siebener an, im Prinzip Platz 7, mit 2 Toren Vedat Ibišević. Ja, ein Mann, der immer seine Tore macht. Ne? Ja, absolut. Der macht immer seine Tore. Finde ihn auch irgendwie grundsätzlich sehr sympathisch. Ja, definitiv. Bin ich auch. Mag ich. Der Hunter, Hushti mit 2 Toren dann und Alex Meyer mit 2 Toren. Aber naja, noch nicht wirklich aussagekräftig, die Torjägerkanone. Aber ist auch eine Geschichte, die kann man eigentlich immer im Auge behalten. Ne? Absolut. Man sieht daran ja auch wirklich die Form der ganzen Spieler. Und man erkennt natürlich, wenn man das im Laufe der Saison im Auge behält, natürlich auch die Up and Downs der verschiedenen Spieler. Pocho, wir haben aber jetzt wirklich hier einen kleinen Marathon hingelegt. Ja, hatten wir ja angesagt. Es ist ja nur ein Drittel daraus geworden, aus dem, was wir vorhatten. Wir wollten hier 6 Stunden machen. Jetzt sind es 2 geworden. Aber ich muss sagen, ich bin auch platt jetzt. Ich bin auch platt. Ich habe auch so einen kleinen Knoten in der Zunge. Wir haben wirklich alles abgearbeitet von meinem Zettel, was drauf stand. Ich bin stolz auf uns. Ich auch. Und wenn die Hörer wirklich stolz auf uns sind, dann folgt uns bei Twitter @vierecken2elber und liked. Und dann ist das Leben wieder schön. Genau, liked uns bei Facebook, facebook.com/vierecken2elber. 4 als Zahl, Ecken als Wörter. Buchstaben. Spell this, bitch. Pocho, ich muss jetzt sterben. Jetzt schon? Ich bin platt. Ich bin das. Aber lad vorher das Ding noch hoch. Ich lade das Moped jetzt noch hoch und dann würde ich meinen, gucke ich heute noch ein bisschen Mailand gegen Eindhoven. Ach, schönes Ding. Schönes Ding. Ich bedanke mich, Pocho, und würde sagen, bis nächste Woche, ne? Bis nächste Woche, auf jeden Fall. Sagst du noch Tschüss, bitte? Tschüss, bitte.